can't believe I'm telling you this, but I've had a couple drinks and oh my God. Hello, Chris. Hello, Ricky. Aber ganz schön so ein Tempo drauf. Ja, das muss man auch haben, weil du hast Zeitdruck. Ich habe einen unheimlichen Zeitdruck. Eigentlich habe ich gar keinen Zeitdruck, aber Doch. Dann doch irgendwie. Du hast einen mächtigen Zeitdruck heute. Oh ja, dann doch irgendwie. Aber irgendwie habe ich auch keinen Zeitdruck. Aber es ist doch die Weihnachtszeit, die ist doch so besinnlich. Aber dann doch irgendwie. Es ist doch die Weihnachtszeit, die ist besinnlich. Ich muss dich unterbrechen. Für alle, die sich heute beim Intro gefragt haben, was diese Tussi denn da meint. Ja. Darüber können wir nicht reden. Hat einen Weltklasse-Arsch, die Tussi. Wir können darüber nicht reden, was diese Tussi da gemeint hat. Aber es gibt Leute, die uns hören, die wissen ganz genau, was ich damit meine. Gut, dann kommen wir jetzt zu etwas viel Ernsterem. Übrigens ist das das MMA-Radio. Vielleicht könnte man das an der Stelle mal erwähnt haben, aber ja. Bei so einem Podcast sollte eigentlich jeder wissen, was er abonniert hat. Ja, Aktion 50 wird heute unter den Tisch geschoben, wa? Nee. Ich bin schon ganz nervös. Die Aktion 50. Ich merke das so. Die Aktion 50 wird überhaupt nicht unter den Tisch geschoben. Das, mir ist klar, dass wir da ein Problem haben auf Facebook. Ja. 45 Likes und ich würde gern sagen, and still counting, aber es ist im Endeffekt nicht so. Uns fehlen weiterhin 5 Likes. Ich sag einfach nochmal die Adresse dazu. fb.com/mmaradio.de fb.com, das geht auch? Ja. Habe ich gekauft, die Domain. Ich doch gesagt. Aber Chris, seit wann betteln wir jetzt schon um die paar Likes? Ich weiß nicht, seit einem Monat? Das reicht, glaube ich, nicht. 2? Ja, das kommt eher hin. Naja. Und es passiert nichts. Selbst die Androhung, dass wir Twitter ausschalten, wenn wir keine 50 Likes auf Facebook bekommen. Wird einfach so hingenommen, salopp. Ja, genau, deswegen muss ich jetzt reagieren. Ich glaube, die Tragkraft dieser Aussage ist einigen Hörern nicht bewusst. Nee, das ist denen wirklich nicht bewusst. Aber jetzt reagiere ich. Ich trete in den Hungerstreik. Es ist kein richtiger Hungerstreik. Ja, jetzt lachst du natürlich. Aber nee, habe ich schon wieder vergessen, die Geschichte. Wieso eine Geschichte? Du spinnst wo? Ich, ab heute, esse ich nur noch Suppe. Eine Tüte natürlich nur. Bis ich oder wir die 50 Likes zusammen haben. Das ist mein Ernst. Beweisfotos werden veröffentlicht. Von Suppen. Und natürlich auch, wie ich dann mit so einer riesen Spritze von meiner Frau ernährt werden muss, künstlich. Die mir so einen Gartenschlauch einführt und mir dann Flüssignahrung einspritzt. Leute, gebt uns die 50 Likes. Ich bin gespannt. Ich gebe es im Äußeren. Das ist mein Ernst. Ich mache das, bis es nicht mehr geht. Aber höchstens bis Montag, weil dann findet die MMA Radio Weihnachtsfeier statt. Oh, schön. Es wird besinnlich. Am Montag gibt es die MMA Radio Weihnachtsfeier und jetzt kann ich was verkünden, Leute. Die ist natürlich nicht live. Wir werden die dann irgendwann am 24. hochladen und ihr könnt sie euch dann anhören. Und man kann sogar sagen, es gibt eine schöne Brühwurst und ein bisschen Kartoffelsalat. Genau. Und mit Erbsen drin. Nudeln. Und auch mit kleinen Karöttchen sind da drin. Und Cornichons. Alles, das ganze Programm. Und es gibt sogar Rum. Rum gibt's. Rum. Ah, sag mal, hast du etwa da deine Finger mit im Spiel beim diesjährigen MMA oder bei der diesjährigen MMA Radio Weihnachtsfeier Buffet? Auswahl. Ich mach da das Catering. Da bin ich aber schon ein bisschen gespannt, was ich mir da so. Wir haben ja Gott sei Dank mit Dank unseres. Kann ich ja gar nicht sagen. Nee, lieber nicht. Das mit unserem Sponsor, das kommt aber noch. Da kommt noch was auf euch zu, meine lieben Zuhörer, ab nächstes Jahr. Den Launch-Termin, also da wollen wir uns jetzt nicht drauf festlegen, ob das der 1.1. sein wird, aber es wird definitiv in der ja, in den ersten ein bis zwei Monaten 2014 soweit sein. Also ja. Jetzt liegt es gerade aktuell an unserem Sponsor, der noch so ein bisschen... Zickt, möchte ich meinen. Naja, zicken will ich nicht sagen, aber es gibt halt noch so ein paar ungeklärte Probleme, die wir vorher nicht auf dem Zettel hatten. Die sind aber bald aus der Welt geschafft, definitiv. Ja, dann sollte es mit der Seite relativ fix gehen. Und dann können wir auch sagen, wer es ist. Also, ja. Und dann wird es auch relativ zügig die MMA-News geben. Wir können, sollen wir eigentlich mal so noch einen kleinen Tipp? Wir haben ja gesagt, der Sponsor ist grün. Also das nicht der Sponsor, sondern die Farbe des Sponsors. Könnte noch einen kleinen Tipp geben. Ich weiß es nicht, welchen Sponsor du meinst. Unseren. Ja, wenn wir so. Zwei im Prinzip. Naja, gut, der eine ist ja ein Quatsch-Sponsor. Ich meine den richtigen. Naja, also gib mal einen Tipp. Okay, und zwar... Dieser Sponsor wird dafür sorgen, dass es uns allen, die sich mit MMA-Radio beschäftigen und auch dies nur hören, ein wenig besser geht. So viel sei an der Stelle mal angeteased. Kommen wir aber jetzt zu wesentlich wichtigeren Sachen, die sich in der MMA-Welt in den letzten Tagen zugetragen haben. Ich wollte noch mal fragen, machst du deinen Nudel- und Kartoffelsalat selber? Wieso soll ich denn bei einer Weihnachtsfeier meinen Nudel- und Kartoffelsalat selber machen, wenn du fürs Catering zuständig bist? Ach so, na gut, dann wird das also komplett auf mich abgewiegelt. Weiß ich Bescheid. Ja, du hast dich dafür eingeschrieben. Ich mache die Einladungen. Ja. So haben wir es abgemacht. Na ja, gut. Bin ich mal gespannt. Ja, ob jemand noch kommt, meinst du? Nee, ja, da auch. Also, bin ich auch mal gespannt. Naja gut, es liegt dann meistens auch an uns, dass wir uns nicht mit jedem abgeben. Ja. Werden nur ganz, ganz wenige Einladungen rausgeschickt. Ganz elitärer Kreis. Ja, sehr, sehr elitär. Ja. Gut, Chris, jetzt aber wirklich mal rein ins Getümmel. Was ist dir denn in den letzten vier Tagen MMA-News-technisch am meisten irgendwie, oder was hat dich am meisten berührt? Also, ich denke mal, du spielst darauf an, dass Georg St. Peter-Männchen uns im Prinzip verarscht hat. Ja. Er hat ja gesagt, ich drehe zurück und eventuell komme ich bald wieder. Ja, derselbe Stand der Dinge war vorher auch. Er hat gesagt, ja, ich werde erstmal eine längere Pause machen, aber irgendwann geht's weiter. Und jetzt hat er halt nur gesagt, ja, ich werde erstmal meine Boots an den Nagel hängen, aber bald komme ich wieder und es hat sich überhaupt nichts geändert. Dass jetzt alle da rumjammern und rumbitchen, das verstehe ich ja überhaupt nicht. Es hat sich nichts geändert, außer dass der Titles vacant ist, oder? So könnte man es sagen. Wir können es mal kurz zusammenfassen. Also Georges St. Pierre hat am Freitag eine Pressekonferenz zusammen mit der UFC gegeben. Und wie heißen die? UFC? Ja. Wieso? Nee, dachte nur, ich hätte UFC verstanden. Nee. Und ja, da hat er bekannt gegeben, das, was er eigentlich auch schon nach seinem Sieg gegen, also Sieg ist natürlich hier fast schon, gegen Johnny Hendricks gesagt hat, nämlich, dass er eine Auszeit braucht. Ja, er ist einfach fertig, er muss ein paar Sachen fixen, sind private Sachen und wenn er das geschafft hat, dann kommt er vielleicht auch wieder zurück. Daraufhin hat die UFC natürlich gesagt, also Junge, nicht mit uns, da müssen wir den Titel ja für vakant erklären und ja, es wird einen Titelkampf geben zwischen Johnny Hendricks und Robbie Lawler, der findet statt bei UFC 171 in Dallas. Heimvorteil, würde ich fast schon sagen, für den guten Johnny Hendricks. Und Chris, du wirst dich erinnern, welcher Main Event eigentlich für 171 angekündigt wurde. Haben wir letzte Woche noch drüber gesprochen. Naja, das... John Jones gegen Glover Teixeira. Du war das, ja. Und das ist jetzt wieder verschoben worden. Zum dritten Mal. Ja, weil Johnny Bones irgendwas, was hat er nochmal gehabt? Nee, jetzt hat er nichts mehr. Damals war einfach noch nicht so ganz so fit, ja. Das stimmt. Also bei 69 und bei 70 hat er sich noch nicht zugetraut. Aber obwohl er jetzt in dem Interview gesagt hat, eigentlich wäre er ja fit gewesen. Und er findet auch, das wirft ein ganz schlechtes Licht auf ihn, dass er jetzt wieder. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, so ein bisschen, also ich war ja noch nie der ganz große Johnny Bones Jones Fan, aber ich finde den so ein bisschen doof. Er hatte zwar einen sehr sympathischen Auftritt jetzt bei dem Cover-Reveal, muss ich sagen, sehr sympathischer Auftritt da auf der Bühne, aber grundsätzlich mag ich den nicht so gerne. Wir Ja, also da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Zum Cover-Reveal. Ja, auch. Aber warum das alles wahnsinnig Sinn macht, was jetzt hier gerade passiert in der UFC. Aber nochmal ganz kurz was zu GSP. Also Chris hat im Endeffekt alles gesagt. GSP macht eine Pause und unter Umständen kommt er irgendwann wieder zurück. Vielleicht auch nicht. Dana White meint, ich glaube, dass GSP definitiv nochmal in den Oktagon steigt. Auch GSP hat gesagt, er glaubt, dass er irgendwann zurückkommen wird. Beeindruckende Stats, möchte ich fast schon sagen. 22 UFC-Fights, davon 15 Titelkämpfe. War der GSP. Das ist schon beeindruckend. Und seit 2008 war er Welterweight-Champion. Irre. Schon beeindruckend. Und dieser Mann tritt jetzt von der großen Bühne ab. Und warum und weshalb? Ich meine, das ist halt zu viel Spekulation. Also wir wissen es nicht. Und die Frage ist jetzt, schadet das der UFC oder können die das komprimieren irgendwie? Weil er ist ja immerhin der Mann, der die meisten Pay-Per-Views verkauft hat. Ist die Frage, also ich glaube, aus dem Stegreif gibt es da nur ein Silver, oder? Jetzt das Silver-White-Man-Ding. Ist Silver auch so ein Pay-Per-View-Drawn? Ja, so wie GSP nicht. Er ist schon auch mit Sicherheit da oben mit anzusiedeln. Cain Velasquez könnte ich mir auch vorstellen, dass der gut Pay-Per-Views verkaufen kann. Aber dem gehen natürlich jetzt so ein bisschen die Gegner aus. Mhm. Ja, also, und jetzt ist er auch nochmal out of the game. Das auch noch dazu, genau. Und dann ist natürlich der nächstgrößere bestehende Name John Jones. Und man müsste dann nach diesem Namen eventuell nochmal gucken, ja, wen kann man denn eventuell mal so weit bringen? Aber John Jones, wie ist der Pay-Per-View-technisch, denke mal, auch in demselben Niveau, oder? Nicht ganz so gut. Ja, es ist schon gut, junges aber nicht Bürschchen. Ganz so gut. Junges Bürschchen. Ja, da ist noch, der ist nicht so richtig beliebt. Also der ja, man merkt es, ne? Ich bin ja auch, im Prinzip bin ich ja auch das Spannungsbarometer des kleinen Mannes. Ja. Und ich finde den auch nicht so toll. Natürlich ausnahmslos ist das ein klasse Mixed Martial Artist, aber... Ja, also ich finde das schon interessant, wie die UFC das jetzt auffangen wird. Ich meine, wenn's super läuft, kommt irgendjemand um die Ecke, von dem du jetzt noch nicht zu träumen vermagst. Talking about Conor McGregor. Das ist, glaube ich, wir müssen noch mal an die Zukunft denken. Natürlich ist er nicht in 2015 schon der Top-Pay-Per-View drawn. Wenn sich die Kurve so weiterentwickelt, wie es im Moment tut, mit Siegen und, also. Nee, das Ding ist ja, was du überhaupt dazu brauchst, um so ein Superstar zu werden, weil offensichtlich ist es ja nicht nur irgendwie eine große Fresse und einen interessanten Kampfstil, weil GSP ist eigentlich ein absoluter Saubermann. Das ist der Henry Maske. Hast du das nicht mal gesagt? Ja, ich habe das mal gesagt. Genau, der Henry Maske der UFC gewesen. Und das ist ja eigentlich ungewöhnlich, sage ich jetzt mal. Also, dass die Leute auf so einen so abfahren, oder? Findest du nicht? Also, ich finde das ungewöhnlich... Nein. Weil ich immer denke, nee, die Leute wollen solche Leute wie Jael Sonnen sehen. Naja, grundsätzlich bist du im Mainstream eher willkommen, wenn du eher handsome bist, eher nicht so, also eher nicht so unbequem bist. Wie, ich glaube, John Jones ist ja schon, also den mag nicht jeder, hast du ja schon gesagt, und Silver, der ist ja sowieso eher was für die Männer, sage ich jetzt mal. Ja, und der also, ist ja auch vom Alter her, denke ich mal, schon. Das sind ja 38 sowas, ne? Anderson Silva? Auf jeden Fall schon relativ alt, ja. Aber so ein GSP, der sieht einigermaßen vernünftig aus, ist ein netter Typ und ist dabei noch der Beste, den es gibt. Ne? Mit Anderson Silva vielleicht. Und das passt einfach alles. Und ich glaube, wenn du dann noch ein netter Typ bist, ist das immer, immer besser, als wenn du ein Badass bist. Immer besser. Ich werf mal willkürlich ein paar Namen rein. Anthony Pettis. Hat das Potenzial, aber ich möchte jetzt schon fast sagen, er kann diese Legacy schon jetzt fast gar nicht mehr kreieren, weil er so verletzungsanfällig ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt einfach mal 3-4 Jahre keine größeren Rückschläge mehr erleidet. Ich glaube es nicht, Pettis. Hier spielen sich gerade unfassbare Sachen ab in dem Podcast bei mir. Mhm. Kann ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Ja, ich glaube, dass das Anthony Pettis per se das Potenzial hat zum absoluten Megastar, aber ich zweifle da stark dran. Er hat das Potenzial. Ja, also bei Pettis, ich habe halt immer irgendwie die Befürchtung, dass bei vielen Menschen die UFC so relativ beiläufig gucken, diese niedrigen Gewichtsklassen irgendwie so abschreckend sind. Ja, siehst du ja auch bei Demetrius Johnson, der nicht die Aufmerksamkeit bekommt. Wir sprechen nachher noch über den Kampf, die er vielleicht verdient. Ja, aber ist denn das Welterweight jetzt im Casual? Ist gerade so an der Grenze. Also es ist halt Welterweight, Middleweight und danach ist das so gefühlt. Also früher war das ja auch so ein bisschen getrennt, kann man fast schon sagen, mit der WFC oder wie sind die nochmal? Ja, so WEC. WEC, genau. Und dann gab es halt eben die UFC und die WEC war so für die leichteren Kandidaten zuständig. Und ich glaube, das hängt da irgendwie noch in den Köpfen mit drin. Deswegen haben es etwas leichtere Jungs wiederum schwerer. Könnte ich aber sehen... definitiv bin ich auch der Mensch, der jetzt sagt, ein Demetrius Johnson kann niemals eine unglaublich schillernde Legende werden. Aber wieso nicht? Naja, ich weiß es nicht. Pass mal auf. Ich weiß es nicht. Ihm fehlt grundsätzlich erstmal das Charisma. Aber nimm doch mal das Beispiel Floyd Money Mayweather. Es ist der Größte. Ja. Und es ist Gleichgewicht. Na, siehste. Es funktioniert also. Ja, aber ich rede jetzt von Manny Pacquiao. Nimm Manny Pacquiao, der in den USA ist auch ein Boxer. Weiß nicht, ob du von dem schon mal was gehört hast. Der zieht da die größten Pay-Per-View-Number. Jetzt hat er natürlich seinen Zenit schon lange überschritten. Oder was heißt schon lange? Seit anderthalb Jahren. Aber auch der funktioniert. Warum nicht in der UFC? Ja, absolut. Wie gesagt, die kleineren Typen können per se auch... Was machen so Legacy-mäßig. Aber bei mir persönlich, ich bin da auch so ein Mensch, obwohl ich ja nun wirklich intensiv UFC gucke. Also ab dem Bantamweight, da wird es schon schwierig bei mir, die Typen mehr anzunehmen. Also die letzten beiden Klassen im Prinzip. Also ist es, ich stelle mir die Frage auch selber wirklich, warum klappt das nicht? Warum ist das gefühlt anders? Weil Demetrius Johnson hat gerade in den letzten Kämpfen gezeigt, der Typ kann andere Leute ausnocken, der Typ kann dich submitten, der kann dich einfach in einem normalen 5-Minuten Championship-Kampf... Excitement. Er hat kein Excitement. Demetrius Johnson? Ja, ich finde schon. Also wenn ich den gucke, das sehe ich doch und gehe ab wie eine Sau bei dem Kampf eigentlich. Also... Aber geh noch mal weiter deine Liste durch. Ja, okay. Pettis haben wir gerade drüber gesprochen. Dann natürlich Chris Weidman. Besiegt er Anderson Silva? Ist ein ähnlicher Saubermann. Es ist ein Saubermann. Er wirkt zumindest mal so. Er ist vom Alter her, wie alt ist er denn überhaupt? Er ist, glaube ich, noch relativ jung. Also er hat ja erst 10 MMA-Kämpfe bestritten. Er ist 29. Okay, ja, okay. Schatz. Super, hast du das gemacht. Er hätte, nehmen wir mal an, er besiegt jetzt Anderson Silva. Ein 10-0 Rekord? Ja, ja. Dann wären die nächsten Kontrahenten, würde ich jetzt mal behaupten, Vitor Belfort, das hat ja Dana White schon angekündigt. Und dann kommt wohl Jacare. Und wenn er die beiden dann auch noch besiegen würde und dann vielleicht unter Umständen ein Kampf gegen Machida ansteht, je nachdem, wie sich das natürlich bei denen dann alles so verhält, wie die ihre Kämpfe... Finde ich extrem schwierig. ...gewinnen. Aber wenn er da wirklich solche Namen besiegen könnte, wie zweimal Anderson Silva, wie Belfort, wie Jacare, wie Machida und noch andere, die vielleicht von unten hochkommen, also... Wer ist denn besser, Jacare Sousa oder Vitor Belfort? Kommt drauf an, was man zu sich nehmen darf. Das muss man hier definitiv unterscheiden. Mhm. Also unter legalen Methoden ganz klar Jacare. Wenn Ärzte mit im Spiel sein dürfen, Vitor Belfort. Okay. Weil, das habe ich heute auch gelernt, gab es einen schönen Beitrag in einem Forum. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, um Schlagkraft zu erlangen. Ja, das sind? Die eine Möglichkeit ist, es ist dir von Gott gegeben. Ja. Die andere Möglichkeit, die es gibt, ist, es ist dir vom Arzt gegeben. Und bei Vitor Belfort ist es eher Letzteres. So. Und ja, also ich würde sagen, Jacare würde ich ein bisschen stärker als Belfort einschätzen, um ehrlich zu sein. Auch wenn natürlich Vitor Belfort zuletzt großartig rüberkam, sage ich jetzt mal. Aber Weidman würde ich jetzt schon sagen, ja, hat das Potenzial. Aber hat das Potenzial, definitiv. Das ist so der All-American, ne? Ja, ja. Aber er muss das natürlich... Ja, All-American. Ich schwöre, ich wusste es nicht. Ja, heißt so. Aber er muss natürlich diese Kämpfe erstmal gewinnen. Ich meine, es ist natürlich, es gibt Leichteres, als Anderson Silva zu besiegen. Mhm. Aber wenn ihm das gelingt, hätte er die Möglichkeit. Er hätte völlig richtig, ja. Das ist ein guter Pick. Darf ich mal einen sagen? Du darfst auch gleich einen sagen, aber ich wollte noch einen Zusatz mit reinbringen oder dich fragen, ob es vielleicht auch eine Rolle spielen könnte. GSP kommt ja aus Kanada. Er hat praktisch so ein ganzes Land hinter sich gehabt. Mhm. Ja, also bei den Amis verteilt sich das ja auf mehreren Schultern, aber GSP war der Hoffnungsträger für Kanada. Sprich, wenn die UFC mit ihm Events in Kanada gemacht hat, dann hat das natürlich auch eine gewisse Außenwirkung, wenn da eine komplette Halle Kopf steht, wenn GSP reinmarschiert. Könnte natürlich auch noch so ein kleiner Faktor mit sein. Letztes Mal dein Pick. Mein Pick ist Ronda Rousey. Hatte ich jetzt auch als nächstes hier, die wollte ich jetzt auch abfragen. Ist eine Frau. Das ist, also da muss man ganz ehrlich sagen, da bist du einfach ein Schießhund, muss man sagen. Also, das meine ich jetzt ja auch nicht despektierlich, aber es ist halt einfach so, damit tun sich, glaube ich, mehrere Menschen irgendwie ein bisschen schwer. Definitiv, wenn da so ein an die allschildernde Figur eine Frau ist, wenn in so einer Männerwelt, sage ich jetzt mal. Auch im Kampfsport, Frauen im Kampfsport. Also für mich hat sie jetzt schon mehr erreicht, als ich ihr zugetraut hätte. Also einfach so vom Gefühl der Ronda Rousey ist schon eine ganz wichtige Persönlichkeit für die UFC geworden. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell passiert. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Aber sie polarisiert auch sehr. Ich weiß gar nicht. Ich meine, das hat man ja jetzt gerade nach Ultimate Fighter ganz oft gehört. Mhm. Und eigentlich war sie doch da, wie sie immer ist. Also Die ist doch schon immer so gewesen, dass sie sehr verbissen ist und erfolgsorientiert und Misha Tate hasst wie die Pest. Also so richtig Überraschendes war da jetzt für mich nicht dabei. Gut. Absolut nicht, aber was ich damit nur sagen will, es ist schwieriger, so eine große Menge abzugreifen, als wenn man jetzt einfach so ein handsome Guy wie Chris Weidman ist. Nee, da will ich gar nicht mit dir diskutieren. Da sind wir uns beide einig. Ronda Rousey ist toll, aber wird definitiv nicht die UFC auf ihren Schultern tragen können. Ja, ich gucke einfach mal gerade hier nebenbei so die Rankings durch. Also im Heavyweight sehe ich gar niemanden. Bei den Heavyweights, lass mich da mal kurz. Kannst du gerne einen Namen reinschmeißen? Cain Velasquez mit Abstrichen. Aber es fehlen halt diese Gegner, diese besonderen Gegner. Er hat halt jetzt Dos Santos weg. Verdum ist jetzt nicht unbedingt gerade, dass ich da völlig ausmarke. Was hältst du von dem Cormier? Dann eine Etage tiefer natürlich? Kann ich schwer einschätzen. Es ist ein Sympath. Er ist sympathisch, gebe ich dir recht. Aber da ist halt wieder dieser Faktor, dass sein Kampfstil bislang mich nicht entzückt hat. Mhm. Ich meine, das hat man auch GSP vorgeworfen. Ich bin jetzt auch gerade weiter gucken. Ich würde jetzt eher Weidman nehmen als Cormier, aber natürlich immer mit dem Fragezeichen, kann er Anderson Silva besiegen. Im Light Heavyweight sind wir jetzt angekommen, bei mir jedenfalls. Da bin ich durch, muss ich sagen. Ist halt John Jones, klar. Ja. Das ist wahrscheinlich der naheliegendste. Den würde ich jetzt auch noch vor Weidman sehen. Der wird es nicht. Meinst du? Mm-mm. Okay, also dann ist bei dir Chris Weidman, würdest du vor John Jones sehen? Als absolut, okay. Vom Potential her ja. Okay, das ist interessant. Obwohl Weidman ist ja auch schon viel älter, ne, im Prinzip. Viel älter würde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen, weil wir können auch einfach nachgucken, dann wissen wir es direkt. Ja, 3 Jahre. Ah ja, okay, 6 Jahre, okay. Ich bin jetzt in der Gewichtsklasse angekommen, die früher GSP beheimatet hat. Ja. Welterweight. Johnny Hendricks ist, glaube ich, ein bisschen zu cocky, würde man sagen im Englischen. Also ein bisschen zu, also an dem kann man sich reiben. Der wird es auch nicht werden. Nee. Condit, glaube ich, auch nicht. Wir kommen nachher noch auf die Geschichte zu sprechen, warum Condit hier nicht den Titelkampf bekommt und so weiter, falls du da noch was dazu sagen möchtest. Ansonsten sehe ich jetzt hier auch einen Welterweight. Rory McDonald, ich kann es mir nicht vorstellen eigentlich. Dazu waren die letzten Kämpfe zu schlecht. Mhm. Nick Diaz, nein. Das wäre natürlich super. Ja, dann komme ich schon zu Pettis, ne? Ja, dann bist du bei Pettis. Thompson vielleicht, aber auch schon alt. Josh Thompson, glaube ich, auch nicht, ist zu alt, ja. Nate Diaz mit Sicherheit nicht. Nee, also bin ich schon beim Featherweight. Jose Aldo, Chef Mendes, kannst du vergessen. Also aber du siehst es bei Pettis ähnlich wie ich, dass man, der hat im Prinzip alles, der hat den Look und er ist exciting und er ist erfolgreich, aber er ist dann doch fragile, ne? Ja, durch diese Verletzungsanfälligkeit ist es schwierig, ja. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Pettis ähnlich dominant sein kann wie GSP das war, weil dazu gehört ja auch ein gewisser Kampfstil. Und bei GSP war es halt eben, das ist ja so ein Fünf-Runden-Kampf, da hatte ich halt auf den Boden gebracht und da unten gehalten und hat dann so punkten können. Und Pettis ist ja schon eher ein Risikokämpfer, würde ich fast schon sagen. Was natürlich dann die Anfälligkeit für Niederlagen dann auch so ein bisschen erhöht würde jetzt. Und ich würde auch nochmal ein Fragezeichen dahinter machen, ob Pettis Melendez besiegen kann. Das würde ich gerne mal sehen. Und natürlich der Bestätigungsfight, den es ja mit Sicherheit 2015 geben wird gegen Benson Henderson. Das wird vielleicht auch noch passieren. Das Henderson, also, natürlich, man hat es nochmal gesehen. Ich habe mir das Video nochmal angeguckt, er ist ausgerutscht. Wir halten es fest. Chris Weidman und Anthony Pettis, Chris Weidman und John Jones sind so die zwei Eisen, die die UFC im Feuer hat. Das eine könnte direkt am Samstag in einer Woche abgelöscht werden. Chris Weidman. Aber wenn das passiert, dann wird's eng. Dann hast du John Jones und mit ganz, ganz viel Abstrich Anthony Pettis. Ja, aber du siehst doch, wie viel Wert die UFC auf John Jones legt, indem sie ihn da schon aufs Cover machen und so. Ja, ist richtig, aber das bringt natürlich nichts, wenn es nicht angenommen wird. Das wird sich dann herausstellen. Und ja, aber du kannst den mit Sicherheit auch ein Stück weit auf die Nase binden und dann nehmen du es irgendwann schon irgendwie an. Naja, er hat jetzt die Möglichkeit mit Gustafsson eben so eine Legacy so ein bisschen. Weißt du, also ich habe das ein paar Mal gelesen, jeder braucht seinen Frazier, wie eben Muhammad Ali. Und das könnte er mit Gustafsson jetzt kreieren. Aber da steckt sein Nemesis so, ne? Ja, steckst aber nicht drin. Gustafsson muss jetzt nur seinen nächsten Kampf verlieren, wer weiß es schon. Guck mal, das ist auch schon bezeichnend. Gustafsson und Jones auf dem Cover. Ja, genau darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Gut, GSP, wir werden sehen, wie es da weitergeht. Im Endeffekt ist dazu alles gesagt. Ich mache jetzt einfach mal so weiter, wie ich es mir hier hingeschrieben habe. Und zwar, wir haben es kurz schon angesprochen, bei UFC 171 gibt es dann den Titelkampf zwischen Johnny Hendricks und Robbie Lawler. Zweifelsohne, Johnny Hendricks steht in diesem Titelkampf zurecht. Sind wir uns, denke ich mal, beide einig. Bei Robbie Lawler, gar keine Frage. Der Typ hat ein Momentum, hat wirklich gute Leistungen gebracht zuletzt. Aber die Frage muss erlaubt sein, warum Robbie Lawler und nicht Carlos Condit? Ja, das ist natürlich immer die Frage. Ja, das ist die Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe. Also, wenn man jetzt von den Rankings, wenn man das jetzt von den Rankings betrachten würde, dann wäre Condit die Nummer 2, Hendricks die Nummer 1. Siehst du es als Problem, dass Condit sowohl gegen GSP als auch gegen Johnny Hendricks zuletzt oder relativ zeitnah verloren hat? Fällt er da durch automatisch raus oder sagst du, nö, der Typ hat gegen Campman so überzeugend, sag ich mal, sich wieder rehabilitiert, der sollte eigentlich diesen Titelkampf bekommen oder sagst du, nee? Ich sehe Carlos Condit, er kam ja vor der Campman-Geschichte aus zwei Niederlagen, ne? Ja, GSP und, das muss man halt dazu sagen, gegen GSP und gegen Johnny Hendricks. Ja, ist natürlich, ja, wenn du, ja, aber ich sehe Condit definitiv auch nach dem nächsten Fight, wenn er den gewinnen sollte, auch immer noch nicht in Schlagdistanz zum Titel. Das wird's aber sein. Also der Kampf für Carlos Condit, er sollte ja eigentlich gegen Nick Diaz einen Kampf bekommen. Nick Diaz hat aber gesagt, nö, also der Kampf ist Bullshit, also da mache ich nicht mit. Das kann man vielleicht auch mal kurz erwähnen. Also Dana White hat praktisch Nick Diaz angeboten, Junge, wenn du zurückkommst, dann bekommst du bei UFC 171 die einmalige Gelegenheit, mit einem Kampf Nummer 1 Herausforderer zu werden. Nämlich gegen Carlos Condit, wenn du den besiegst, dann bist du der Nächste, der einen Titelkampf bekommt. Und dann hat Nick Diaz gesagt, nö, also das passt mir gerade überhaupt nicht. Und ja, das war die Geschichte, stimmt, ja. Ja, Dana White hat dann gesagt, er denkt wohl über ein Comeback im Mai nach, Nick Diaz. Und Dana White hat aber auch gesagt, er bietet ab jetzt Nick Diaz keine Kämpfe mehr an. Ja. Irgendwann ist man es auch leid. Ja, er hat zu Nick Diaz gesagt, er soll sich bei ihm melden, wenn er bereit ist, aber er bietet ihm jetzt keine Kämpfe mehr an. Ich meine, was willst du jetzt noch rausholen? Ich meine, Nick Diaz hätte mit Sicherheit zugesagt, wenn er in dem Titelkampf gestanden wäre, aber das kannst du ja natürlich nicht bringen. Also er hat gegen GSP verloren, er hat davor auch gegen Condit verloren, also er hat ja zwei Titelkämpfe hintereinander verloren, weil damals ging es ja auch um den Interimstitel gegen Carlos Condit, weil er sich ja GSP verletzt hatte zu dem Zeitpunkt. Und hat ewig nicht mehr gekämpft. Also ich weiß wirklich nicht, was der sich da erwartet oder erhofft hat. Vielleicht sagt er auch einfach ähnlich wie GSP, nee, ich brauche jetzt meine Auszeit. Kann natürlich auch sein. Kann natürlich auch sein. Ja. Aber also für dich geht das in Ordnung so mit dem Kampf? Absolut, ja. Ja, okay. Ja. Ja, also gefühlt habe ich Bock auf den Kampf, weil beide natürlich wahrscheinlich eine geile Show abliefern werden. Beide werden sehr offensiv zu Werke gehen. Das könnte für uns Fans natürlich interessant sein. Ja. Aber ich hätte irgendwie Carlos Condit gegen Johnny Hendricks 2 auch gern gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es könnte natürlich noch dazu kommen. Jetzt aktuell spekuliert man, dass Carlos Condit wohl dann den Kampf gegen Jake Ellenberger gewinnen muss, um neuer Nummer 1 Herausforderer dann praktisch zu werden. Rory McDonald ist natürlich auch irgendwie noch in der Verlosung, aber der darf sich ja jetzt erstmal mit Damien Maia rumschlagen. Auch das, also ich meine, dieser Abgang von GSP hat natürlich wirklich da viel durcheinander gebracht, so rankingsmäßig, also so gefühlt. Ja. Also ich denke mal, wenn McDonald gegen Maia überzeugt, kann der sich auch relativ schnell ins Gespräch bringen. Also es fühlt sich komisch an. So ein Welterweight-Business ohne GSP. Ohne GSP. Fühlt sich irgendwie komisch an. Bin gespannt, wie sich das wie sich das Ganze entwickeln wird jetzt da in dieser Division. Aber GSP, das können wir festhalten, ist fort. Er ist weg. Erstmal ja. Ja. UFC war das smarteste Move, den er hätte machen können. War nach dieser eigentlichen Niederlage gegen Johnny Hendricks, er hätte meiner Meinung nach auch das zweite Match dann bei 171 definitiv verloren. Also ist relativ smart, was er jetzt gemacht hat. Er lässt jetzt ein bisschen Gras über die Geschichte wachsen. Guckt mal, wie sich die Geschichte, wie sich der Hype um Johnny Hendricks entwickelt. Vielleicht verliert er ja auch gegen, wen war das? Robbie Lawler. Und kann ja auch sein, man weiß es nicht. Und dann hat sich das vielleicht alles schon gegessen. Aber irgendwann, wenn GSP zurückkommt, wird es gegen Johnny Hendricks sein. Ob er Champion ist oder nicht. Ja, das wird abzuwarten sein, weil du weißt natürlich nicht, wie Johnny Hendricks Karriere weiter verläuft. So, also muss man natürlich erstmal abwarten. Ja klar, wenn er dann bei einer zweiten Liga irgendwie fightet, dann natürlich nicht, aber wenn er sich immer noch in den Top 10 befindet oder sogar Champion ist, dann der Fight von GSP, der erste, wird hundertprozentig gegen Johnny Hendricks sein. Ich finde es auf jeden Fall besser so, dass er jetzt abtritt, als wenn er es nach einer Niederlage getan hätte. Ja, absolut. Weil er ist schon einer der allergrößten. Und ich finde es immer schade, wenn die dann zu spät gehen. Also von daher, eigentlich macht er alles richtig. Mal wieder. Er ist doch 32 erst. Ja, aber er ist halt ewig dabei. Ich meine, da habe ich ja gerade eben mal vorgelesen, 22 Kämpfe in der UFC, davon 18 Titelkämpfe. Das ist natürlich schon eine Ansage. Viel mehr kannst du eigentlich auch fast nicht erreichen, glaube ich. Also da wird es dann schon schwierig, das nochmal zu toppen. 15 Titelkämpfe waren es übrigens. Ganz kurz noch mal, 172, UFC 172, da wird dann endlich John Jones hoffentlich auf Glover Teixeira treffen. Und du hast ja dann vorhin schon so gesagt, ja, hier Cover, Release und Pipapo. Mhm. Und jetzt mal ganz ehrlich, eigentlich passt das zeitlich alles so gut zusammen, dass ich fast nicht mehr an ein ehrliches Voting glaube. Absolut nicht, nein. Also, ja, John Jones. Eben nicht, ne? Also stell dir mal vor, ja, GSP tritt zurück und dann packst du den aufs Cover. Das ist ja totaler Bullshit. Also, da lief nichts mit rechten Dingen zu. Es hat ja auch dazu gepasst, als dieses Bild rauskam mit Gustafsson und GSP und wo stand Gustafsson vor oder irgendwas stand doch da, ne? Leading oder irgendwie so? Ja. Und das Bild kam zu der Zeit raus, als GSP gesagt hat, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ja. Entschuldigung, hier kam gerade eine Nachricht reingeflattert. kommt mir auch komisch vor, denn man muss es wirklich mal so sehen. Also Gustafsson kämpft ja so im März rum, GSP, das wird dann so im April sein. Das Spiel soll im Frühjahr 2014 erscheinen. Es passt also hervorragend, wenn unter Umständen dann das Match schon announced wird. Also wenn beide ihre Kämpfe gewinnen, Jones und Gustafsson, dann wird so Ende April wahrscheinlich, dass das Match bekannt gegeben, GSP, sage ich schon, Gustafsson gegen Jones 2. Dann sind die beiden auf dem Cover. Also ich meine, geiler kannst du ja eine PR-Aktion dann nicht mehr starten, finde ich. Oder? Nein, mehr geht nicht. So, mehr geht nicht. Und das, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Zufall ist. Dazu die Komponente, dass du auch in Europa einen großen Absatzmarkt für so Next-Gen-Spiele haben wirst. Und da macht das schon Sinn, Europas größten Star, muss man fast schon sagen, und das ist eigentlich so aktuell, Europas größten UFC-Star da damit drauf zu packen. Also ich denke mal, das ist auch für 2014 mit der größte Fight, der mir aktuell so im Kopf rumschwirrt. Der und vielleicht noch Uriah Faber gegen Dominic Cruz, aber da sind noch zu viele Fragezeichen dahinter. Aber so grundsätzlich, wenn ich an 2014 denke, kommt mir sofort dieser Kampf in den Kopf. Gustafsson gegen John Jones. Also das macht für mich zu viel Sinn, als dass die Zuschauer oder die Fans da durch Zufall richtig gewotet haben. Ja, das sehe ich genauso. Geschmäckle. Der Geschmäckle. So sagen es die Schwaben, Chris. Wenn wir schon bei großen Champions sind, dann darf Anderson Silva natürlich nicht fehlen. Da gibt es nämlich auch eine interessante Aussage. Denn viele haben sich ja gefragt, nach der Niederlage gegen Whiteman hat ja Silva schon mal so, naja, unter Umständen einen Rücktritt angedeutet. Ja, hat gesagt, ja, er muss erstmal einen Schritt zurück machen und sich fangen und hat dann später auch von einer Art Erlösung gesprochen, dass er den Titel nicht mehr tragen muss und so weiter und so fort. Und jetzt hat er aber gesagt, selbst wenn er gegen Chris Whiteman erneut verliert, wird er nicht zurücktreten. Was ich schon überraschend finde. Das finde ich geil, ja. Ja, und er hat dann aber sogar noch ein bisschen nachgelegt und hat gesagt, also wenn Dana White mich zu einem Rücktritt drängen möchte, dann gehe ich halt woanders hin und kämpfe da weiter. Ja, warum sollte das Dana White machen? Dana hat das unter anderem schon bei Chuck Liddell gemacht und hat es ja auch bei Shogun schon angedeutet. Chuck Liddell, Entschuldigung. Ja. Ich habe ja gestern oder vorgestern habe ich Kick-Ass 2 gesehen. Ja. Und da hat der Herr Kick-Ass hat Training, nee, Quatsch, der Bösewicht. Der Bösewicht in dem Film hat Training bei Chuck Liddell genommen. Ach, guck mal an. Kampfsporttraining, ja, Chuck Liddell war in Kick-Ass 2. Und mit Sicherheit noch der ein oder andere MMA-Fighter, den ich nicht wirklich gerade erkannt habe. War lustig. Also, alle MMA-Fans sollten alles sich... Alles lizenziertes UFC-Gear, was sie da anhatten und so, ja. Sollten sich Kick-Ass 2 angucken. Haben die nicht sogar ein Sponsorship mit denen gehabt? Würde Sinn machen. Ja, war mal scheiße, der Film. Meistens so bei Wiederholungen. Bei Fortsetzungen so rum. Ja, oft ist der zweite Teil besser als der erste. Aber dann wird's schlechter. Star Wars. Indiana Jones. Schlümpfe. Terminator. On und on and on. Terminator. Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft, bitte. Der Pate? Oh, yes. Da scheiden sich die Geister. Not so much. Fluch der Karibik. gut. Ja, also deswegen hat Anderson Silva das halt auch so direkt angesprochen. Er hat selber auch gesagt, Dana hat Chuck Liddell zum Rücktritt gedrängt. Das sollte er mit mir besser nicht machen. Hat er klipp und klar gesagt. Also okay. Finde ich schon... irgendwie cool, dass er sagt, nee, ich habe noch so viel Bock, ich will noch so viel erreichen. Mal abwarten, ob es dann wirklich so ist. Muss man natürlich jetzt mal dazu sagen. Ja, wenn er jetzt nur noch auf den Nuss kriegt, macht das alles keinen Sinn mehr. Für mich macht es keinen Sinn, wenn er gegen Whiteman jetzt verliert. Warum soll er in der UFC, warum soll er weitermachen in der UFC? Was will er denn erreichen dann? Er wird nicht nochmal gegen Whiteman antreten. Als nächstes bekommt Vitor Belfort einen Kampf. Dann darf sich Anderson Silva mit so Konsorten wie Michael Bisping und Luke Rockhold wieder rumschlagen, oder? Das macht für mich keinen Sinn. Nicht für so jemanden wie Anderson Silva, den größten MMA-Fighter aller Zeiten. Ich hoffe nicht, dass er das macht. Dann würde er genau den Fehler machen, den GSP jetzt aktuell nicht gemacht hat. Nämlich irgendwie so weiterhin versuchen, eine Legacy aufzubauen, die er schon längst erstellt hat. Da würde er nur noch dran kratzen. Er würde es nur noch beschädigen. Also für mich steht fest, wenn Anderson Silva diesen Rückkampf nicht gewinnt, dann muss er aufhören. Und selbst wenn er gewinnt, würde ich aufhören an seiner Stelle. Er hat doch alles erreicht. Dann hast du noch einen Drawn weniger. Ja, klar, aber das kann ihm egal sein. Du hast mich am Samstag gefragt, was hat es eigentlich mit dem Mark Hunt Bigfoot 2 T-Shirt auf sich, das Dana White bei den Weigh-ins getragen hat? Da habe ich natürlich, Chris, sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt, um herauszufinden, was ist da los? Kann ich dem Chris nicht eine adäquate Antwort bieten? Und die kann ich dir jetzt bieten. Gott sei Dank. Und zwar wollte Dana White damit nur seinen Respekt ausdrücken für die beiden. Er sagt weiterhin, es wird keinen zweiten Kampf geben oder vorerst mal nicht. Mhm. Und interessanterweise sagen das auch beide Fighter, Mark Hunt und Bigfoot Silver, wollen auch keinen Rückkampf. Also, kann man aber fast nachvollziehen bei den beiden. Bigfoot hat gesagt, ich habe mit Dana gesprochen und der meinte, dass es keinen Rückkampf geben wird. Das ist mir auch recht, sagt Bigfoot Silva. Ich mag Mark Hunt und würde auch gerne wieder mit ihm trainieren. Mehr nicht. Ja, ist nachvollziehbar. Und das T-Shirt hat irgend so eine Fanbude für Dana White gemacht. Da gibt's auch noch einen Hoodie davon, aber natürlich nur exklusiv für Dana White. Und er wollte damit einfach nur seinen Respekt ausdrücken. Interessant fand ich, im selben Zusammenhang hat er erzählt, er konnte ja nicht in Australien sein, hier bei dieser Fight Night, und war in San Diego. Dann hat er so gesagt, ja, ich war da in San Diego und dann haben wir da so einen Ballsaal haben wir gemietet und da haben wir mehrere Leinwände aufgehangen und Computer in Stadt gebracht, damit wir da so einen Control Room einrichten können für mich. Ist logisch, er könnte es ja, das kann man nicht von ihm verlangen, dass er das bei UFC, bei Fox Sports One oder so guckt. Nee, da muss man schon so ein Control Room einrichten. Fand ich, ja, interessant. Was gibt's Neues von Jill Sonnen? Ach, genau, Jill Sonnen hat jetzt Anderson Silva endlich offiziell eingeladen, Teil seines Trainerstabs für TUF Brasil, im Sommer 2014 zu werden. Er hat das ja schon mal angekündigt, dass er das gerne machen würde. Jetzt hat er es offiziell getan, hat bei Anderson Silvas Manager angerufen, Ed Soares, und hat das Angebot unterbreitet. So, jetzt kommt die Familie. Mhm. Und ja, hallo, ich bin hier. Hallo. So. Wow, du hast ja schicke Ohrringe. Kennst du Anderson Silva? Ja, schick, der Papa. Ich sende gerade noch. Ja. Was habt ihr gekauft? Einen Tannenbaum? Habt ihr einen Weihnachtsbaum gekauft? Also liebe Zuhörer und auch du, Chris, ihr seid live dabei, wie bei der Familie Palm der Weihnachtsbaum in die Wohnung getragen wird. Nein, eben nicht, weil der ist unten. Den kann ja nicht allein. Sag doch mal, Dieter. Dieter! Okay. Dieter. Oh Gott, hätte ich so nicht gesagt. Also Jill Sonnen hat, wie gesagt, Anderson Silva jetzt offiziell eingeladen. Achso, kurz noch was der Manager gesagt hat. Der meinte, dass das Anderson Silvas, dass er Anderson Silva das Ganze ja unterbreiten wird und das mit ihm absprechen wird und dann werde man sich wieder melden. Aber wie großartig wäre das denn? Anderson Silva im Team von Jill Sonnen für TUF Brasil? Du scheinst nicht besonders begeistert. Doch, das ist, aber ich habe immer so meine Probleme damit, wenn die Leute kein Englisch sprechen. Ach so, ja, du musstest, das wird dann halt mit Untertiteln. Ja, ich hasse Untertitel. Na gut. Anthony Pettis gibt's eigentlich nur die Meldung, dass seine OP gut gelaufen ist. Gott sei Dank. Er hat einen Tweet rausgeschoben, alles super, kann im Endeffekt schon direkt am Montag wieder loslegen. Lyoto Machida wollte. Übrigens, komisch, dass da kein Spruch kommt. Was? Naja, mit Henderson und jetzt hätte er wenigstens noch eine Chance. Oder? Nee, du, mittlerweile, der ist überhaupt nicht mehr auf meiner Landkarte. Der spielt da keine Rolle mehr. Den sehe ich eigentlich hier für dieses UFC-Network eigentlich nur noch aktiv werden. Also diese zweitklassigen Kämpfe, die man sich für Geld dann angucken kann. Mhm. Auch ein gutes Geschäftsmodell, habe ich mir überlegt, oder? Weil im Endeffekt laufen dann nur diese Events, wo die schlechten Kämpfe sind. Diese Fight Nights. Dafür sollen die Leute dann Geld bezahlen. Naja. Das funktioniert. Lyoto Machida, der trifft ja als nächstes, haben wir mitbekommen, auf hier, sag doch mal den Namen, Chris. Horst. Auf Horst, das ist falsch. Auf Gegard Mousasi. So, auf diesen Kampf kannst du dich übrigens schon freuen. Das Ganze wird am 15.02. sein, weil Mousasi ist ein ziemlich cooler Fighter. Also das könnte dir gefallen, der Kampf. Mhm. Und Lyoto hat gesagt, er wollte eigentlich nach dem Sieg gegen Munoz auf Vitor Belfort treffen. Er wollte unbedingt den Kampf gegen Vitor Belfort, aber Vitor hat ja gesagt, nee, kann ich nicht machen. Und mit welcher Begründung? Was denkst du denn? Also das hat Das hat Lyoto Machida nämlich jetzt veröffentlicht, was die Begründung war, warum Vitor Belfort diesen Kampf abgelehnt hat. Ich sag Klassentreffen. Nein, besser. Besser? Oh nee, dann erzähl mal. Weil er aus Brasilien kommt. Was? Ja, er hat gesagt, es geht nicht, wir sind beide aus Brasilien. Geht einfach nicht. Das ist logisch. Vitor Belfort, diese scheiß Drogen, ich sag's dir. Ich frag mich nur, wie er das macht, wenn Anderson Silva jetzt am 28. gewinnt und dann sollte er ja eigentlich auf den Sieger dieses Kampfes treffen. Wie, was ist dann die Begründung, dass es nun doch geht? Dass er nur ein, dass er zwei Pässe hat? Das könnte sein. Oder dass er sich schnell den zweiten macht. Kein reiner Brasilianer ist. Das ist unfassbar, oder? Und Machida hat auch dazu gesagt, Vitor Belfort widerspricht sich des Öfteren. Also er sagt immer wieder, man muss in der UFC gegen jeden kämpfen und jeden besiegen. Und dann sagt er aber so Sachen wie, nee, also den Kampf gegen Machida, den muss ich leider ablehnen. Ich würde ja gerne, aber er kommt halt eben aus Brasilien, ich auch. Und da gibt's. Machida hat eine wirklich große Zukunft, oder? Also das sieht gut aus. Jetzt lass ihn mal den Kampf gegen Musashi bestreiten. Das wird ein richtig dickes Brett, das er da bohren muss. Also Musashi ist ein Typ, der ist jetzt länger nicht dabei gewesen, weil er sich verletzt hat. Ehemaliger Strikeforce-Champion, das ist ein Kandidat, Chris. Da können wir uns auf was gefasst machen. Da bin ich mir sicher. Also der ist ja auch runtergegangen vom Light Heavyweight, Musashi. Hm? Und ich bin mir sicher, dass da was auf uns zukommt mit Musashi. Also das ist definitiv. Moment mal, war Musashi Dream Champion oder Strikeforce Champion? Oder war er sogar beides? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist egal, auf jeden Fall ist das ein Kandidat, der wird Machida ganz schön prüfen. Da bin ich mir sicher. Doch, da bin ich mir sicher. Auf den Kampf freue ich mich ungemein. Die Entwicklung gerade von Leonardo Machida finde ich sehr, sehr interessant, weil er auch irgendwie ein bisschen spektakulärer anscheinend im Moment wird. Also auf jeden Fall hat ihm das Ganze nicht geschadet, die Gewichtsklasse zu. Also das war ja nicht mehr erträglich im Light Heavyweight zeitweise. Aber ich meine, Munoz, aus meiner Sicht ist das kein Top-Ten-Fighter. Jetzt schlagen sie alle die Hände über den Kopf zusammen, aber finde ich nicht. Ist für mich kein Top-Ten-Kämpfer. Deswegen dieser Sieg, den würde ich noch so ein bisschen als Aufbaugegner, klingt jetzt auch wieder nicht richtig, aber ja, jetzt Musashi, wenn er den besiegt und ähnlich beeindruckend wie Munoz, dann reden wir hier von einem ernsthaften Titelkandidaten, aus meiner Sicht. Ja, aber das muss er erstmal schaffen. So, was okay. Die UFC geschafft hat, sie haben noch einen aus Dagestan gefunden. Gott sei Dank, einen gab's noch, ja? Einen gab's noch. Ich glaube, mittlerweile also wird Dagestan auch bald in UFC umbenannt. Also anders kann ich mir nicht mehr vorstellen. Es gibt so viele Einwohner, gibt's doch gar nicht in Dagestan. Kannst du das mal rausfinden, wie viele Einwohner Dagestan hat? Ja. Dann kann ich dir versuchen zu sagen, wie der Kämpfer heißt. Er heißt nämlich Rashid Magomedov. Magomedov, natürlich. Hinten schon wieder? Ja, muss hinten so heißen. 15-1 ist sein Rekord und er ist M1 Global Welterweight Champion, was auch immer das bedeuten soll, aber er ist es. Und er trifft bei UFC 169 auf Tony Martin. Das ist auch nicht der allerschlechteste. Möchtest du wissen, wie viele Einwohner Dagestan hat? Ja. Also ich befürchte, es kommt da noch der ein oder andere. Ja. 2,91 Millionen Einwohner. Ja gut, aber ich hätte jetzt, also finde ich jetzt nicht viel. Das ist ja nichts, wenn du das jetzt mal vergleichst, wie viele Deutsche sind denn in der UFC? Ja. Na, siehste. Naja, aber ich gehe mal davon aus, dass alle Dagestanesen so abgehen und dass alle auch 2,91 Millionen auch in der UFC irgendwann auftreten werden. Absolut. Sie brauchen ja genügend Leute bei 55 Events im Jahr. Ja. Sind wahrscheinlich die billigsten, deswegen holen sie die alle. Dylan Andrews, den kennen wir noch von der Australien Fight Night, der gegen deinen neuen Lieblingskämpfer Clint Hester, Jopi Hester, sich die Schulter verletzt hat, der fällt 6 bis 9 Monate aus. Oh. Ja, das ist natürlich übel. Das ist alle übel. Wollte ich nur hier mal mit drin bringen. Ja, Gustafsson, Covervote habe ich jetzt hier noch. Gustafsson, wie gesagt, mit John Jones auf dem Cover. Interessant, Gustafsson, finde ich wirklich interessant, hat sich gegen GSP, Jael Sonnen, Daniel Cormier und Misha Tate durchgesetzt. Also Misha Tate jetzt mal ziehe ich jetzt mal da weg von dieser Liste, aber gegen Daniel Cormier, Jael Sonnen und GSP sich durchzusetzen, ist schon beeindruckend. Hallo Mia. Na, was gibt's? Ja, die hat schon eine Schüssel, die Anna. Mhm. Gibt's sonst noch irgendwas, was du mich fragen möchtest? Keine Ahnung. Okay. Wie war dein Tag heute? Ah, okay. Scheiße oder was? Nee, die hat so einen Daumen nach oben gemacht. Einen Chumi-Finger hat sie gemacht. Sagst du mal nochmal ganz kurz was? Nee, okay. Bis wir fertig sind, dauert es noch ungefähr. Ja. So zeitlich kann man es sich so ganz gut merken. Gut, dann kommen wir jetzt zum Event Ich finde, bei unserem Podcast finde ich diese Professionalität. Ich glaube, das ist der Grund, warum die meisten hier einschalten. Ja. Das ist auch der ausschlaggebende Grund, warum wir 45 Likes haben. Ja, ich glaube, die haben wir uns wirklich ehrlich verdient. Und hier ist jetzt nur noch Suppe. Ich glaube, ich werde einmal angucken. Ich weiß gar nicht, ob das in anderen Podcasts auch ist. Ja, oft ist das. Ich glaube, ich schließe gleich zu. Wir kommen jetzt zu UFC und Fox 9. Wir beginnen. Na bitte, was denn? Mit dem Rating und mit dem Bonus. Ich habe hier Hello Kitty-Ohrring gekriegt. Du? Ja. Nee, dann dran machen. Ist dran. Ist dran. Melli soll davon nachher ein Foto machen und das wird dann neben der Suppe veröffentlicht. Das kann man doch bei deinen Zauselhaaren gar nicht erkennen, ob du was an den Ohren hast. Dieses Bild wird nicht veröffentlicht. Muss ich ihn wieder nehmen. Du bist halt ein bisschen pumpig. Ja. Oh. Wie heißt das? Bitte. Bitteschön. Dankeschön. Kannst bitte die Tür zu... Okay. So, UFC und Fox 9. Das war ganz schön pumpig gerade. Ja, es ist, weil ich jetzt keine Zeit habe. Es war eigentlich abgemacht, dass wenn sie heute nach Hause kommt, dass ich dann direkt Zeit habe. Aber der Podcast geht halt einfach mal vor, ganz klar. So, 2,41 Millionen haben sich UFC und Fox 9 angeguckt. Das ist ein 1.0 Rating. Erstmal die gute Nachricht, das sind 11% mehr als UFC und Fox Nummer 8. Allerdings war UFC und Fox Nummer 8 das schlechteste oder das Event mit dem schlechtesten Rating in dieser UFC und Fox Reihe. Insgesamt kannst du so das Ganze als mittelmäßiges Rating einstufen, nur um vielleicht Leuten mal so ein bisschen das näher zu bringen, was dieses Rating an Aussagekraft hat. Als Vergleich vielleicht noch, letztes Jahr das UFC und Fox Event im Dezember schauten sich doppelt so viele Leute an. 4,39 Millionen. Allerdings damals auch der Main-Event Benson Henderson gegen Nate Diaz und der Co-Main-Event BJ Penn gegen Rory McDonald. Dennoch, Chris, muss man sich natürlich fragen, ob die UFC den richtigen Weg geht hier bei UFC und Fox. Denn, oh Mann, das kann jetzt nicht wahr sein. Denn es war das dritte Mal. Hat gebohrt? Nee, sie hat einen neuen Staubsauger gekriegt, meine Frau, und der wurde jetzt direkt dann mal eingeweiht. Es geht ja zu wie, also ich bin auch völlig von der Rolle jetzt. Es kann echt nicht wahr sein. Wenn man sich hier nicht exakt an ausgemachten Zeiten hält und vielleicht mal eine halbe Stunde länger sendet, geht alles zu Bruch. Na gut, in unserem Fall sind es ja dann auf 3,8 Stunden oder so. Ja, das stimmt allerdings. Aber zurück zu meiner Frage. Ist das der richtige Weg, dass man jetzt hier nur noch die Flyweight Champions antreten lässt? Also, dass man quasi so eine Gimmick-Show macht. Ich mach's noch konkreter. Demetrius Johnson hat die letzten drei UFC und Fox-Events geheadlined. So. Das ist natürlich auch in gewissermaßen eine Abwertung für die Division. Es waren übrigens nicht die letzten drei, sondern UFC und Fox 7. Da durfte jemand anders mal ran. Aber bei 6 und 8 stand Demetrius Johnson im... Weiß gar nicht, aber... Doch. Ja, das macht doch auch klar, welchen Stellenwert innerhalb der UFC vielleicht das Flyweight hat. Nämlich kein großes. Nee, das macht eben überhaupt keinen Sinn. Ich meine, du bist da auf der größtmöglichen Plattform, die UFC momentan bespielen kann bei UFC. Ja, aber willst du da einen Cain Velasquez hinstellen? Nein, aber man muss doch mal irgendwas. Erstens mal finde ich es blöd, wenn immer derselbe dabei ist. Ja, wir hatten das auch zweimal, glaube ich, Benson Henderson, der UFC und Fox Cards geheadlined hat oder mit dabei war. Und ich finde einfach, das ein bisschen stiefmütterlich behandelt, wenn du die Möglichkeit hast, hier Leute hinzuzugewinnen als Fans, dann solltest du da mit allen Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, das auch versuchen. Es zeigt doch eindeutig, wohin die Reise geht, wenn du jetzt 2 Millionen weniger Zuschauer hast und insgesamt auch nicht diese Zahlen erreichen konntest, wie eben von vor einem Jahr. Dann zeigt es doch offensichtlich, dass die Zuschauer nicht zufrieden sind. Weil eigentlich gehe ich doch davon aus, dass ich Leute hinzugewinne. Oder zumindest mal das Level halten kann. Mhm. Und warum nicht mal einen Jose Aldo da reinwerfen? Warum nicht mal, gut, Pettis ist jetzt kein gutes Beispiel, aber warum nicht mal auch einen John Jones? Klar, ja, das ist schon mir klar, dass du damit Geld verlierst in einem Paper. Auf lange Sicht, aber holst du vielleicht potenzielle Fans. Mach doch mal so ein Event. das ist jetzt mal was ganz Irres, ja? Wenn du sagst, okay, die Dezember-Show muss was Großes sein. Ja. Oder von mir aus die Mai-Show oder sonst irgendwas. Irgend so eine UFC und Fox-Geschichte ist was Besonderes. Da stellst du dann einfach mal zwei wirklich große Kämpfe rein. Mhm. So, warum nicht? So eine Geschichte wie John Jones gegen Glover Teixeira, finde ich, kannst du auch mal ja bei UFC und Fox bringen. Ich fand aber die Card jetzt von dieser UFC und Fox-Ausgabe stark. Gar keine Frage. Ich hatte auch riesen Spaß damit. Aber dass die Leute erstmal einschalten, die jetzt nichts davon wissen von der UFC ja. oder wenig, da fehlen dann doch ein bisschen die Namen. Oder bringen wenigstens so Leute, die von mir aus nichts mehr im Titel oder im Title Picture zu suchen haben, aber wenigstens vom Namen her noch was reißen. Overeem gegen Frank Mir. Ist für mich auch sowas. Kannst du super bei UFC und Fox bringen. Nicht als Main Event, aber. Doch, finde ich schon. Ah, als Main Event würde ich es jetzt schwierig finden. Da würde ich immer. Ich finde, UFC und Fox muss einen Titelkampf haben. Das ist das, was Leute. Ja, ich meine, das ist halt eine Plattform wie RTL. Du brauchst einfach einen Titelkampf, damit die Leute am Ende mehr oder weniger ihren Payoff haben. Damit sie sehen, okay, ja, hast du unmittelbar was davon. Also der am Ende muss ein Typ mit einem Gürtel dastehen. Finde ich irgendwie, das. Bei so Mainstream-Sendern brauchst du das, glaube ich. Als Wohlfühlgefühl. Mhm, okay. Als klares Main Event, ja. Aber mach dann sowas wie jetzt hier Demetrius Johnson gegen Benavides, macht ja auch Sinn. Aber dann Co-Main Event, haust du halt mal so ein Ding raus wie Overeem gegen Frank Mir. Kannst du eine super Story drum aufbauen. Beide sind bekannt. So, dann kannst du als dritten Kampf kannst du immer noch Uriah Faber bringen, der ja auch seinen Namen so an sich hat. Mhm. Und als vierten Kampf, als Opener, sage ich jetzt mal, kannst dann auch sogar so einen Chad Mendes-Kampf bringen. Der ja hätte gut werden können. Kommen wir jetzt. Ja, aber Chad Mendes finde ich schon eine Ansage, den Typen. Ich finde den sehr gut. Kommen wir gleich noch ausführlicher dazu. Jetzt klingelt es ja auch noch. Dann kurz zu dem Bonus. Das ist Edson Barboza gegen Danny Castillo. Fight of the Night. Prelim-Kampf. Mhm. Knockout of the Night. Habe ich ja auch abgefeiert im Prelim-Fight, ne? Hast du angeguckt? Habe ich dir doch live geschrieben. Nee, ich weiß es nicht mehr. Nee, du hast von Roger Bowling gegen Abel Trujillo so geschwärmt. Ja? Ja, ja. Aber wir kommen gleich noch dazu, Chris. Knockout of the Night, Demetrius Johnson und Submission of the Night. Warte mal. Das wird Uriah Faber gewesen sein. Richtig, Uriah. Das war der Alpha Male Choke, ne? Heißt er ja. Nennt man den so, ja? Wurde so genannt, ja, okay. Das war der. Ja, du, ich weiß nicht alles, Chris. Lange nicht. Gut, dann kommen wir mal zum Event und. Fangen wir unten oder oben an? Ja, wie immer oben, logisch. Demetrius Johnson besiegt Joe B, wie wir sagen. Ja. Nach 2 Minuten via Knockout. Und das war natürlich schon ein heftiger Knockout. Was wie der Twitter-Account von Joe Benavides heißt? Nee. @JoeJitsu. Ja, das stimmt, JoeJitsu. Wusste ich, dass das so heißt, ja. Wusste ich. Ja, was soll man dazu sagen? Benavides habe ich wirklich als richtig ernstzunehmende Prüfung für Demetrius Johnson. Also grundsätzlich kann man es ja kurz machen. Ne? Erste Runde Knockout von Demetrius Johnson, aber ich war stark enttäuscht, wie Benavides den Knockout gefangen hat. Ich meine, er hat da irgendwie die Hände vors Gesicht gehalten, fast schon. Und das sah wirklich dilettantisch aus. Kannst du dich an die Geschichte noch erinnern? Ja, aber ich glaube, er hat damit einfach nicht gerechnet zu dem Zeitpunkt, weil ich glaube, wenn du im Vorfeld gesagt hättest, dass dieser Kampf nach 2 Minuten durch Knockout beendet wird, hätten alle gesagt, ja. Benavides macht das. Mhm. So, das ist das. Was hier auch mit reinspielt, ist etwas, was wir bei der letzten Ausgabe auch schon angesprochen haben, beziehungsweise was ich angesprochen habe, nämlich, dass ich das Gefühl habe, dass Benavides aktuell auf dem Höhepunkt seines Könnens ist und Johnson von Kampf zu Kampf besser wird. Und ich glaube wirklich, dass Benavides vielleicht ja, diesen Punkt, obwohl so ein Knockout ist schwierig, aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass Benavides jetzt mit Johnson nicht mehr so richtig mithalten kann. Also, weil Demetrius Johnson, es waren halt einfach ein paar Schläge am Anfang, die so ausgetauscht wurden, aber dann haut Benavides halt einmal da ins Schwarze und dann ist Feierabend. Ja. Das war schon sehr beeindruckend. Der war ja schon beim ersten Punch war der schon raus, der Benavides. Johnson hat noch nachgesetzt und ihm 3, 4, 5 Fäuste mitgegeben, aber war Schicht. was ihm danach auch tierisch leid getan hat. Er ist ja danach völlig ausgeflippt und ist ja seine Flips hat er gezeigt und alles. Und dann ist dir bestimmt aufgefallen, ist er zur Tür gegangen. Und dann hat der Coach ihm das gesagt. Er hat gesagt, hey, Benavides ist hier sehr schwer verletzt. Halt dich mal ein bisschen im Zaum, ja. Und sei eines Champions würdig. Und das hat er dann erst realisiert. Er dachte, Benavides wäre nur normal, sag ich mal, K.O. gegangen. Und wäre soweit wieder okay und wollte dann sich auch gleich entschuldigen dafür, aber man hat Benavides erstmal so ein bisschen abgeschirmt, weil er ja wirklich fertig war. Und alles okay bei dir? Bei mir ist jetzt der Weihnachtsbaum da. Es ist einfach unfassbar. Ja, also es war ein krasser Knockout, muss man definitiv so sagen. Absolut. Ja, aber ich weiß nicht, wird Benavides jemals wieder um diesen Titel antreten dürfen? Das ist die zweite Frage. Wir haben gesagt, nee. Noch dünn. Naja, die einzigste Möglichkeit, die er natürlich hat, oder eine, die er noch hat, ist, dass Demetrius Johnson diesen Titel mal verliert und dass dann Benavides, wenn er eine Winning Streak wieder in Gang setzt, dass er dann auf den Sieger, auf den neuen Champion treffen kann. Jetzt, was ist denn jetzt schon wieder los? Jetzt werden hier die Christbaumkugeln geholt, der Christbaumständer. Ja, kannst du mir das später erzählen? Danke. Ist eine eigenartige Sendung heute. Ja. Gut. Möchte ich fast schon gar nicht mehr über das Main Event sprechen, wenn ich hier mit so Dilettanten unter einem Dach wohne. Ja, das war es ja im Prinzip auch. Ne? Ja, im Endeffekt ist natürlich die Frage, was passiert jetzt mit Demetrius Johnson? Seit heute oder seit gestern Abend ist John Dodson als Nummer 1 gerankt. Macht irgendwo auch Sinn. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass das so viel nicht ansteht für Demetrius Johnson. Ian McCall. Ja, Chad Mendes, aber. Nee, ja, nee Chad auch Mendes nicht. Ne? Was noch ganz interessant ist, man möchte wohl einen Kampf zwischen John Lineker, das ist der Typ, der das Gewicht nicht erreichen kann, das er eigentlich erreichen sollte, gegen Ali Bogatinov machen. Das macht für mich viel Sinn. Bogatinov ist einer der dagestanischen Kämpfer, die kennen wir ja mittlerweile. Und der gegen Lineker und der Sieger aus diesem Kampf trifft dann auf Demetrius Johnson, da hätte ich Bock drauf. Sage ich ganz klipp und klar, weil für mich sind Lineker und Bogatinov die zwei, die aktuell mit Dodson, wenn der wieder fit ist, für Johnson wohl das größte Problem darstellen sollten. Ich finde ja Mendes wahnsinnig stark. Du bist aber hier gerade falsch gewickelt. Mendes befindet sich nämlich nicht im Flyweight, mein Guter. Der ist im Featherweight ansässig. Ach so, im Featherweight, Entschuldigung. Ja, macht nichts. Aber lustigerweise stecke ich Chad Mendes auch oft so gedanklich in diese ganz untere Gewichtsklasse. Ja, weil er so winzig ist, ne? Er wirkt sehr klein, aber trotzdem dann gut gebaut, muss man wirklich an der Stelle auch nochmal sagen. Also, ja, das sind für mich so die drei Kämpfe, die für Johnson anstehen. Dodson und Lineker und unter Umständen Bogatinov. Aber wenn man natürlich Lineker gegen Bogatinov macht, dann wird es wahrscheinlich dann auch nur einer von beiden werden. Demetrius Johnson. Oft so, ne? Auch. Ja, das ist so eine Art Eigenart. Papa, wenn unser Weihnachtsbaum fertig ist, rufe ich dich. Okay, mein Schatz. Naja, freue ich mich ja gleich in 10 Minuten drauf. Ja. Uriah Faber besiegt Michael McDonald via Submission. Aber wie? Ja, das ist wirklich. Hier bist du. Hallo. Das ist wirklich. Die erste Runde, die hat mich ja richtig abgefuckt. Ne? Da haben sie ja geklincht wie blöde. Und da habe ich mir gedacht, oh, ich dachte eigentlich, jetzt geht's hier mal richtig rund. Aber die zweite Runde sollte ja doch entschädigen. Du bist schon wieder viel zu schnell, Chris. Wie fandest du denn den Einlauf von Uriah Faber? Das war doch der Hammer. Wieso? Was war denn da anders? California Love, die ganze Halle ist völlig ausgeflippt. Ja. Okay. Hast du vorgeskippt? Nee, habe ich angeguckt. Aber das fand ich großartig. Das war, also von Leuten, die in der Halle waren, hörte man, dass wirklich die Halle gebebt hat, als das California Love. Hat ja auch ein Main Event Entrance gekriegt, ne? Ja, zu Recht. Das ist, Uriah Faber ist halt, also Uriah Faber und Sacramento, die sind halt so. Verstehst du? So sind die. Großartig. Aber zurück zum Kampf. Vielleicht erstmal die Vorzeichen. Wir haben ja uns lange hin und her gewunden, wer diesen Kampf gewinnen kann in der Prediction Show. Und ich war schon überrascht, dass Michael McDonald in Anführungsstrichen so wenig entgegensetzen konnte. Und das unterstreicht natürlich erneut, wie stark Uriah Faber ist. Ja. Man unterschätzt das immer mal wieder, weil er halt die Titelkämpfe verloren hat. Nicht alle, aber ein paar. Jedenfalls die in der UFC. Und auch in der WEC hat er ein oder zwei. WEC war er der längste Champion überhaupt. Kannst du mal sehen. Also er ist mit Sicherheit, wir brauchen nicht darüber sprechen, ob Uriah Faber ein guter ist. Er ist von diesen leichten Gewichtsklassen, ich glaube, der größte Draw. Mehr als Pettis. Hm? Mehr als Pettis, würde ich wirklich ja, sagen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich war unfassbar beeindruckt von Faber, wie er McDonald da abgefrühstückt hat. Das war eine großartige Performance. Und es gibt für mich keine zwei Meinungen. Faber muss auf den Sieger treffen. Hennen Burrell gegen Dominic Cruz. Es gab ja dann eine kleine, in der zweiten Runde gab es einen kleinen Low Blow, ne? Wo Michael McDonald ja, einen auf Klöten gekriegt hat, ja. Es ist mir jetzt nicht mehr im Gedächtnis, aber ich habe ja so viel dieses Wochenende erlebt. Da kam es gerade so richtig los, da kam er richtig in Wallung, der Kampf. Und dann hat er halt diesen Tiefschlag bekommen, ich mir gedacht, oh nee. Aber dann hat sich Ryan Faber gedacht, gehe ich jetzt voll ab. Und das war auch so super, er hat ihm halt die erste Rechte völlig brutal gegeben. Michael McDonald spinnt irgendwie weg, taumelt weg und wie in einem Actionfilm packt Uriah Faber Michael McDonald zu einer Schulter und dreht ihn und gibt ja ihm noch eine Faust. Das war ja so geil. Hast du das Video gesehen, wie die Alpha Male Guides, die Backstage waren, praktisch diese Submission und auch den Knockout praktisch mitverfolgt haben? Nee, hab ich nicht. Ja, da gibt's ein Video auf es ist, glaub, der UFC-Kanal bei YouTube. Ja, das ist der. Da kann man sich das angucken, wie Chad Mendes war es, glaube ich. Ich glaube, es war Chad Mendes und TJ Dillashaw, wie die diesen Knockout, Schrägstrich, natürlich Submission, aber es war ja definitiv ein Niederschlag. Ja, also ich habe mir auch gedacht, 90% hätten sich irgendwie draufgehockt und hätten Round and Pound gemacht. Nein, er klammert oder er macht jetzt Submission, ne? Also. Ja, es hat schon Sinn gemacht, da. Also er ist ja da, also wenn Uriah Faber diesen Joke ansetzt, ja, dann ist Feierabend. Das ist einfach so. Da ist er einfach zu gut. Und das hat schon Sinn gemacht. Hat alles Hand und Fuß gehabt. Und die Gefahr bestand natürlich, wenn Faber da mal zu einem Takedown ansetzt, dass da der Uppercut von Michael McDonald Faber gefährlich werden könnte. Ja. Aber Faber hat selber danach ja auch gesagt, er ist, ich weiß gar nicht, was alle haben, warum es immer heißt, Wrestler gegen Striker. Ey, ich bin selber ein guter Striker. Also macht euch da mal keine Sorgen. Und das hat gesehen, er gesagt, ja. Ja. Großartige Leistung. Hut ab. Wollt ja, sie haben sagen? Auch in dem Fight haben sie das Wrestling von Uriah Faber auch nochmal kurz unterstrichen, dass das ja wirklich outstanding sei. Aber das war der Wahnsinn, das war ja total irre, was da abging nach der ersten Rechten, die heftig traf gegen Michael McDonald und das Nachsetzen eben, wo er ihn, Michael McDonald war ja mit dem Gesicht zum Publikum, ne, und mit dem Gesicht am Käfig und ja, er hat ihn einfach gedreht, wie in einem Film und gibt ihm nochmal eine richtig schöne Rechte. Also, super geil. Chad Mendes besiegt Nick Lance nicht so, wie man es erwartet hat. Er hat ein paar Probleme gehabt. Das lag daran, dass er eine Virusinfektion hatte. Wer? Hat sich später rausgestellt, Chad Mendes. Und dann einfach, also der hat sich schon vorher eingetreten irgendwo. Dann ging es wieder, hat er wieder relativ gut im Griff gehabt. Und dann eine Woche vor dem Kampf ging es ihm dann wieder schlechter. In der ersten Runde habe ich, ja? Ja, und so, deswegen musste er so ein bisschen verhalten kämpfen. Also er ist halt rausgegangen, hat erstmal alles reingeworfen, was er hatte. Genau. Hat auch fast geschafft, Nick Lance K.O. zu schlagen. Ja. Und dann musste er sich halt einfach wieder so ein bisschen zurücknehmen, sage ich jetzt mal, um hier über die volle Distanz gehen zu können. Und ich finde, ich meine, Nick Lance ist nicht mein Lieblingskämpfer, aber es ist kein Fallobst. Und wenn du mit solchen Problemen, er hat tierische Probleme gehabt zu atmen, kann man sich vorstellen, wahrscheinlich waren es die Atemwege, die von diesem Virus betroffen waren. Wenn du dann diesen Gegner dann trotzdem noch besiegst und du hast trotzdem immer wieder gesehen, dass Chad Mendes saugefährlich ist, dann ist das auch ein Statement. Auch wenn das jetzt nicht der typische Chad Mendes-Sieg war. Ja, ich dachte ja in den ersten Sekunden, als es da diesen krassen Schlagabtausch von Lenz und Mendes gab, wir bekommen hier einen Diego Sanchez versus Gilbert Melendez 2, aber das konnte dann nicht eingehalten werden. Ich wusste ja nicht, dass Chad Mendes irgendwie krank ist, aber der sieht schon so irre aus. Der hat so eine Körperbeherrschung. Du hast ja gesehen, was der da für akrobatische Geschichten ab und zu gemacht hat im Ground Game. Irre. Alles klar, Chris, mach einfach weiter. Ich dachte gerade, wäre gerade der Weihnachtsbaum umgekippt. Ist er vielleicht auch, aber das kann uns egal sein. Und eine irre Takedown-Defense hat Mendes, oder? Ja, das ist der Wahnsinn. Der hat nur eine Niederlage gegen Jose Aldo. Und die ist auch noch in Frage zu stellen. Weil du darfst halt einfach bei diesem Kampf nicht vergessen, also damals hat ja Chad Mendes so ein wahnsinniges Knie gegen den Kopf gekriegt und ist K.O. gegangen. Aber kurz bevor er das Knie kassiert hat, hat er Jose Aldo zu Boden ringen wollen, Takedown angesetzt und Aldo hält sich praktisch am Käfig fest, kann den Takedown dadurch verhindern, was ja eigentlich illegal ist oder bestraft werden sollte, beziehungsweise geahndet werden sollte. Und aus dieser Aktion heraus zeigt Aldo dann das Knie und schlägt praktisch damit Chad Mendes K.O. Deswegen selbst diese Niederlage darf in Frage gestellt werden. Ja, aus dem Grund auch Chad. Es gibt jetzt so ein paar Leute, die sagen, ja, das war jetzt von der Performance zu wenig, um sich einen Titelkampf wieder verdient zu haben. Aber der hat so viel geile Kämpfe abgeliefert im Vorfeld, Knockouts hier und da. Jetzt hat er hier mit einem Virus, ja, hat er sich praktisch wahrscheinlich mit Fieber, hat er gegen so einen toughen Gegner wie Nick Lance durch Punkte gewonnen und den auch fast K.O. geschlagen. Ich meine, was soll er noch machen? Das Ding ist für mich klar, der muss ja auf Aldo oder auf Lamas treffen, wer dann auch diesen Kampf gewinnen mag, aber wahrscheinlich wird es Jose Aldo sein. Und ich glaube, dass für Jose Aldo Chad Mendes wirklich ein sehr, sehr harter Prüfstein sein könnte. Also ich mag Chad Mendes wirklich sehr. Ich wahnsinnig gut, den Typen. Überhaupt, die ganzen Alpha-Mail-Guys sind alle wahnsinnig sympathisch. Mhm. Muss man so definitiv sagen. Wie kommt das? Ja, die haben früher viel mit mir Zeit verbracht und da nimmt man einfach so ein bisschen Credibility, Menschenkenntnis natürlich auch und Benehmen vor allem mit. Ja, sind halt einfach, wir hingen früher so in Sacramento und Sacktown ab und haben unsere Sixpacks am Strand gestreichelt gegeneinander viel. Warst du ja auch noch im Featherweight, ne? Damals, ja, im Featherweight war ich da noch. Ja, Joe Lauzon gewinnt gegen Mac Danzig. Lauzon mal nicht ganz so spektakulär, aber dann eigentlich schon spektakulär, aber für Lauzons Verhältnisse wieder unspektakulär. Decision, alle drei Runden gehen an ihn. Hat Mac Danzig wirklich grün und blau geschlagen, muss man so sagen. Diese Elbows, die waren ja wirklich brutalst von Lauzon. Überhaupt das Ground Game von beiden, aber toll gewesen. Super Opening-Kampf, fand ich. Mhm. Ja, Lauzon und Danzig sind halt so zwei Typen. Das, was ich ja auch im Vorfeld gesagt habe, ich möchte einfach nur einen geilen Kampf sehen. Es war jetzt nicht der geilste, aber es war gut. Das ist ein Kampf, der für mich keine Aussagekraft hat. Ich fand beide Typen aber blöd. Ach, du magst Joe Lauzon nicht? Ich finde den total scheiße. Ich mag den, ja. Ich finde, es ist ein sehr, sehr netter Zeitgenosse. Hey, der gehört zum Freundschaftskreis von Dana White. Der kann nicht schlecht sein, Chris. Echt? Ja, die verstehen sich ganz gut. Da gibt's dann auch mal so Aktionen, dass er sich, wie war das, $5,000 pro Takedown gegen Nick the Tooth verdienen soll. Und dann geht Nick the Tooth zusammen mit Joe Lauzon in Octagon und Dana White muss danach irgendwie $20,000 abdrücken oder weiß der Kuckuck, irgendwie so eine Aktion gab's da mal. Kann ich aber jetzt, es ist sehr, sehr großes Halbwissen, dass ich hier an den Tag lege. Kommen wir zu den Prelims, da hast du nicht alles gesehen. Beginnen wir einfach mal beim Prelim Main Event. Bis 0 Uhr habe ich geguckt. Ja, das steht jetzt hier nicht dran bei Wikipedia. Ryan LaFlair besiegt Kurt McGee. Ryan LaFlair, der hat uns ja wirklich schon tierisch gelangweilt bei dieser Brasilien-Card. Hier gegen Kurt McGee hat er mich so ein bisschen auf seine Seite geholt. Das war eine gute Performance. Es war auch ein guter Kampf gegen Kurt McGee. Ist jetzt 10-0, der gute Ryan LaFlair. Ja, das ist schon eine Ansage. Also auf den sollte man auch mal so ein bisschen achten im Welterweight. Ist jetzt mit Sicherheit noch nicht ein Top-10-Fighter, aber 10-0. Und Kurt McGee ist jetzt auch nicht der Allerschlechteste. Ist aber, oder hat durch diesen Kampf nochmal unterstrichen, das, was ich eh schon vermutet habe, dass er auch nicht in Top-10-Regionen gehört. Ich habe so... Ja, was denn jetzt? Bei dir ist los. Ach so, klar, weil es so wahnsinnig interessant ist. Mhm. Ah ja. Muss man aber trotzdem sagen, ich habe wirklich gedacht, dass bei Kurt McGee nach oben noch was gehen könnte, aber nach den Niederlagen jetzt gegen Nick Ring und auch gegen Ryan LaFlair kann ich da getrost Entwarnung geben. Kurt McGee wird seinen Bart so schnell nicht in die Top 10 strecken. Edson Barboza gegen Danny Castillo. War das nicht dein Main Event? Pass auf, ich mag Danny Castillo nicht so sonderlich. Castillo. Den mag ich nicht so sonderlich. Das ist zwar auch ein Alpha-Male-Typ, aber die Kämpfe, die ich von ihm bis jetzt gesehen habe, zumindest an die ich mich erinnern kann, die fand ich alle eher so ein bisschen scheiße. Ja. So, und jetzt liefern die beiden hier so ein Ding ab. Das ist fast schon eine Fight-Ausgabe wert, was die kampfmäßig gezeigt haben. Ja, mit Abstrichen. Also die erste Runde geht halt Solo. Edson Barboza, muss man dazu sagen, ist halt dafür bekannt, dass er unfassbare Legkicks hat. Der einzigste UFC-Kämpfer, der zwei Kämpfe nur mit Legkicks beendet hat. Also, der Typ ist der Wahnsinn, was das angeht. Multikämpfer, großartiger Typ, also wirklich beeindruckend. Edson Barboza sollte man sich immer angucken. Und der trifft hier auf Danny Castillo, den ich so eigentlich nicht ja, als Kämpfer in Erinnerung habe, der mich durch großartige Knockouts oder so begeistert hat. Also ich weiß gar nicht, wann der mal einen Kampf via Knockout gewonnen hat. Müsste man mal gucken. Ich bin gerade auf seiner Seite hier. Bei UFC 139 am 19. November 2011 ist es tatsächlich passiert. Danny Castillo hat einen Kampf via TKO gewonnen. Also man konnte das nicht erwarten. Was passiert ist, ist Folgendes. In der ersten Runde haut der den Edson Barboza da einen in die Fresse. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, dass der sich dreimal überkegelt. Und eigentlich, ein normaler Mensch wäre direkt tot gewesen, aber Edson Barboza ist ja kein normaler Mensch und konnte sich da irgendwie rauswinden. Dann gibt's noch eine Submission, auch so ein Guillotine-Joke. Der war wirklich richtig unterm Kinn festgezurrt, wie Joe Rogan immer sagt, noch nicht verschwitzt. Also wo diese Manöver immer noch am besten halten, muss man ja fast schon sagen. Und auch da kommt er raus. Ja. Und das ist nicht alles. Danach kriegt er noch mal eine. Und auch das übersteht er wiederum. Er geht praktisch wieder fast K.O., aber schafft das auch. Sie ist wirklich völlig vollgeschmiert mit Blut von oben bis unten. Ja. Dann nochmal so ein Guillotine-Joke und auch den kann er abwehren. Und diese erste Runde war wirklich Wahnsinn. Das war wirklich eine wahnsinnige erste Runde von Danny Castillo. Interessanterweise haben 2 von 3 Punktrichtern die Runde nur mit 10-9 bewertet für Castillo. Und da muss man sich natürlich auch wieder fragen, also wenn das nicht eine 10-8 war, was sollst du denn sonst noch machen? Also der hat den Typen hier fast submitted, so gut wie ausgenockt, da kannst du doch nicht eine 10-9 geben. Das ist für mich unverständlich. Mhm. So, jetzt hast du also Edson Barboza völlig eigentlich kaputt geschlagen. Ja. So, Danny Castillo kommt also in die zweite Runde und denkt sich so, ja, jetzt mal gucken, wie das hier weitergeht. Und dann kommt da ein blutverschmierter Edson Barboza und kämpft im Endeffekt so, als ob wäre das die erste Runde. Also völlig unbeeindruckt, die super Moves, die Legkicks fliegen, als wäre es nichts. Hier mal ein paar Bodyshots, da mal ein Spinning Kick. Also du hast im Endeffekt nicht das Gefühl gehabt, dass derselbe Edson Barboza jetzt hier in der zweiten Runde im Oktagon steht, wie der in der ersten Runde da so verprügelt wurde. Und ich glaube, Danny Castillo ist hier Folgendes zum Verhängnis geworden in der zweiten Runde, dass er in der ersten Runde so nah dran war und sich völlig verausgabt hat, hier irgendwie diesen Knockout zu schaffen oder die Submission, dass er einfach leer gelaufen ist. Und dann hat Edson Barboza wiederum Danny Castillo in der zweiten Runde fertig gemacht. Rogan und Goldie haben sich auch Hatte nicht seinen besten Tag, Goldie, ne? Ja, obwohl immer noch besser als die anderen zwei Pappnasen da. Goldberg und Rogan, das ist schon was Feines. Auf jeden Fall, finde ich auch beide wahnsinnig. Ja, die sind super. Auf jeden Fall hat das Barboza Castillo in der zweiten Runde auch klar dominiert. Auch hier könnte man wieder sagen, 10-8. Ja, gab wirklich Indikatoren, die das unterstrichen haben. Und wie gesagt, Rogan und Goldberg haben auch gesagt, könnte man eine 10-8 geben. Ich hätte 10-9 gegeben. War eine dominante Runde von Barboza. Und in der dritten Runde dann das Gleiche. Wobei Castillo dann noch mal ein bisschen was versucht hat, aber er war einfach fertig nach dieser ersten Runde. Also Castillo war mehr gezeichnet von dieser ersten Runde als Barboza, interessanterweise. Hm. Insgesamt würde ich den Kampf trotzdem unentschieden dann werten, weil eben die erste Runde musst du 10-8 geben und die anderen beiden gehen mit 10-9 an Barboza und dann ist es halt ein Unentschieden. Aber der Kampf war Wahnsinn, dass wenn du die Möglichkeit hast, nochmal angucken. Okay. Nochmal angucken. Okay. Jetzt kommen wir zu dem Kampf, auf den ich mich unfassbar gefreut habe. Bobby Green gegen Pat Healy. Und ich habe schon gemerkt, Bobby Green, das ist ein Typ, auf den stehe ich so ein bisschen. Mhm. Ja, ist mir aufgefallen bei Fight for the Troops. Fight for the Troops, genau so heißt das. Ich dachte, ich verwechsel es gerade mit der WWE-Geschichte. Und auch schon im Kampf gegen Jacob Falkman habe ich mir gedacht, ja doch, den behalte ich mal im Auge. Dann gegen Kraus, das bisschen komische Ende, das war mit diesen drei Low Blows da sozusagen. haben wir oft genug drüber gesprochen. Aber jetzt gegen Pat Healy war das, glaube ich, die coolste Sau des Abends im Octagon. Einfach so sein ganzes Auftreten. Er war unfassbar schnell und hat wirklich Pat Healy einiges abverlangt. Und Healy hat auch lange gebraucht, um hier in den Kampf reinzufinden. Also wirklich so Hälfte der zweiten Runde ging es los, dass Pat Healy ein bisschen stärker wurde, aber immer noch hatte Bobby Green die schnelleren Aktionen. In der dritten Runde fand ich Healy ein bisschen besser als Bobby Green, wobei auch da hatte Green wieder gute Momente. Insgesamt geht das völlig in Ordnung, dass Green diesen Kampf gewinnt via Decision. Der muss irgendwie ein bisschen konzentrierter werden, finde ich. Also der hat wirklich unfassbare Skills, Bobby Green, und ist ein Kandidat im Lightweight, der, also Lightweight ist ja sowieso gut besetzt, aber der wirklich interessant sein könnte, um definitiv auch da in den Top 10 oder noch höher eine Rolle zu spielen. Jetzt noch nicht nach seinem nächsten Kampf, aber vielleicht Ende 2014, warum nicht? Aber er muss konzentrierter werden. Er hat immer so Phasen drin, wo er so einen Hampelmann macht. Ja, und das kann nicht funktionieren. Wenn das ein Anderson Silva nicht kann, dann kann es ein Bobby Green schon dreimal nicht. Und ich finde, wenn er sich da mehr konzentrieren würde und das Krummgehampel da weglassen würde und diese komischen Moves, dass er halt seine Hände nach unten nimmt und so andeutet, ja, hau mir doch eine rein und so. Das ist zwar ganz lustig, aber ich weiß nicht. Das kann er sich noch nicht erlauben, meinst du? Ja, das kann er sich einfach nicht erlauben, weil genau dann, er konnte dann vielleicht ein oder zwei Schläge von Pat Healy durch Head Movement wegmachen, aber dann hat er dritte gesessen. Ich meine, Pat Healy ist halt ein toughes Arschloch und das kann dir schnell zum Verhängnis werden, wenn du da solchen Quatsch machst, jedenfalls wenn du da ganz nach oben möchtest. Aber insgesamt, Bobby Green kommt auf meine Liste der Kämpfer, die ich in Zukunft genauer unter die Lupe nehmen werde. Den mag ich. Dann hat Zach Makowski sein UFC-Debüt gefeiert und Gott sei Dank Scott Jurgensen besiegt. Hast du den Kampf noch gesehen, Scott Jurgensen, den tätowierten? Nein, habe ich nicht gesehen. Ich habe nur ein bisschen das Vorbrimborium gesehen. Okay, also ich mag Scott Jurgensen nicht und ich habe mich gefreut, dass sein Flyweight-Debüt in die Hose gegangen ist. Hat auch hier, sage ich mal, bewiesen, dass es nicht so einfach ist, dass du eine Gewichtsklasse runtergehst und plötzlich alles dominierst. Was ist denn jetzt wieder los? Und plötzlich alles dominierst? Nee, dazu gehören auch noch ein paar Skills und Makowski hat diese gehabt und ja, alle drei Runden für sich geholt, gehe ich völlig konform mit. Hat einen guten Eindruck gemacht und das Flyweight braucht ja Competition. Also Competition. So, muss man mal abwarten, ob der da noch zulegen kann. Sam Stout gegen Cody McKenzie, den was hast du gesehen. Was war denn da bitte los? Da war ich ja, das ist für mich der Moment of the Year. Wir machen ja unsere Weihnachtsfeier am Montag. Und ich kann jetzt schon mal spoilern, einen besseren Moment als diesen wird es nicht mehr geben. Denn Cody McKenzie, ich weiß nicht, ob sie einfach gesagt haben, oh, der Sam Stout, der hat heute einen Kampf. Dann müssen wir mal kurz noch mal vor die Tür gehen und gucken, ob wir noch irgendwo in irgendeiner Gossen Penner finden. Ah ja, hier, der sieht ganz vernünftig aus. Der kann sich mal kurz beim Kick eine neue Buchse kaufen. Und den schicken wir jetzt in den Ring. Also das war wirklich eine Farce, diesen Typen mit anzugucken. Der wurde ja ausgebuht, auch Sam Stout wurde ja ausgebuht, weil er es nicht hingekriegt hat, diese Karikatur eines MMA-Fighters zu finishen. Und beim ersten Groundwork von beiden ist tatsächlich dem Cody McKenzie das Preisschild aus dem Schlipper gefallen. Also hast du es gesehen? Natürlich habe ich es gesehen. Und da hat sich Habdin gedacht, warte mal, hat ihm auf den Rücken geklopft und hat ihm deswegen abgezupft. Also was ja sowieso aufgefallen ist, wir hatten jetzt zum oder eine der wenigen Male, dass wir zwei Kämpfer hatten, die keine Werbung auf ihren Hosen hatten. Der hatte nicht mal so eine Plane am Anfang. McDantic hatte keinen Sponsor für die Hose und auch Cody McKenzie nicht. Die Geschichte bei Cody McKenzie ist ganz interessant, nämlich Cody McKenzie hat sein eigentliches Gear im Hotel vergessen. Das kann schon mal passieren, wenn es so ein Kampf. Ja, hat tatsächlich seinen Schlüpper im Hotel vergessen und es ist jetzt nicht unbedingt das allerhellste Team, denn man kam natürlich nicht auf die Idee, dass irgendeiner da mal kurz ins Hotelzimmer geht und diesen Schlüpper holt. Nein, man kam auf die glorreiche Idee, im nächsten Shop für Badebekleidung sich ganz einfach mal eine Badehose zu kaufen. Ich kann mir auch gut vorstellen, hast du deine Bewegungsradius komplett eingeschränkt. Ja, du hast vor allen Dingen auch Taschen, dann, das war ja noch eine Hose mit so Taschen und alles. Also das war halt eine ganz normale Badehose. Ja. Die er sich da geholt hat. Und also Allein, weißt du, das darf deswegen schon nicht passieren, weil du bist halt einfach ein Profi. Ich meine, ja. Das ist jetzt hier nicht irgendwie... Stand da was drauf? Also irgendwie was Snickers? Was halt immer so draufsteht auf so Sachen. Du weißt ja, wenn du zum Beispiel ein Polohemd holst, da steht da immer Marine East 1895 drauf oder so eine Scheiße. Nein, ich meine nicht auf der Hose, die er jetzt anhat, die er vergessen hat. Ich meine, er hat ja, da stand dann schon was drauf. Ja, hat aber vergessen. Was, wenn du hier irgendwie denkst, hier, MMA Radio sponsert mal Cody McKenzie und wunderst dich dann, warum er dann da mit so einer Pennyhose antritt? Na, ob er einen Sponsor hatte, weiß ich nicht. Aber hab ich vergessen im Hotel. Dummes Schwein. Nee, also, das, wie gesagt, das ist ja nicht irgendwie die Sporthalle Siegen oder so, wo der antritt. Möchtest du mir jetzt was sagen, was die ganze Welt hören soll? Was soll ich jetzt sagen? Sag ja oder nein? Ja, was? Beim Krieg nur. Wir werden hier fliegen um 4. Ja. Das ist ein bisschen doof, das hätte ich, oder? Es würde klappen. Ja, wenn du das sagst, dann wird es klappen. Ich sag jetzt ja. Ich finde es schön, dass wir in Zukunft private Sachen. So Was ist denn heute los? Ich hab's nicht ganz verstanden. Den Anfang hat man nur gehört. Was ist denn heute los? Sag mal, das gibt's doch überhaupt nicht. Lass mal einfach mal das Thema nochmal kurz hier besprechen. Worum ging's? Das ist doch sonst nicht so podcastgeil. Worum ging's denn jetzt? Lass mal das nochmal kurz wenigstens mal aufdröseln. Es geht um das Weihnachtsessen am zweiten Weihnachtsfeiertag. Mhm. Ja. Nun ist ja so, ich habe am zweiten Weihnachtsfeiertag eine Pressekonferenz in Berlin und fliege um 4 nach Berlin. Mhm. So. Und von 11:30 bis 13:30 muss ich jetzt zu einem Weihnachtsessen von der Volksbank Baden-Württemberg und dann noch eine kurze Ansprache halten. Ja, okay, naja. Gut, Sam Stout besiegt Cody McKenzie. So. Aber was war denn das für ein Typ? Cody McKenzie? Ja. Er ist halt so ein Vogel, ich meine, er ist halt auch ein Vogel, hast du doch gesehen. Ja, aber der hat gekämpft, als wenn er zum ersten Mal im Oktagon steht. Ja, das ist jetzt kein ernstzunehmender Gegner, sage ich jetzt mal so. Der hat halt mal irgendwann mal Glück gehabt in seinem Leben und hat mal ein paar Kämpfe gewonnen. Und dadurch hat er es dann in die UFC geschafft. Allein dieser Knöchel. Der war bei Ultimate Fighter mit dabei. Der hat 11 Siege oder so in Folge errungen. Ja, dann kam er, glaube ich, zu Ultimate Fighter. Hat da sein Glück versucht und danach, also in der UFC läuft es für ihn überhaupt nicht. Er hat jetzt gucke ich mal gerade, wie sein UFC-Rekord ist. Er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kämpfe in der UFC und 4 davon verloren. Also weiter brauchen wir nicht reden, oder? So, besiegt hat er Leonard Garcia, das ist okay, Marcus Le Vizier oder so, keine Ahnung, und Aaron Wilkinson. Mhm. Oder so, ach, leck mir am Arsch mit dem Typen, der geht mir sowas von am Arsch vorbei. So ein Vogel da, das kann sich ficken gehen. So, Abel Trujillo gegen Roger Bowling. Chris, erinnere dich, da habe ich dir gesagt, dieser Kampf, der Rückkampf, der wird großartig werden. Da gab es die Geschichte im Vorfeld, dass Bowling mit so einem halb illegalen Knie getroffen wurde von Trujillo. Und jetzt gibt's den Rückkampf und holy shit, war das ein Rückkampf? Irre, wirklich. Ich hab's dir gesagt, also das wird der Wahnsinn. Eine 5-Star-First-Round habe ich dir ja geschrieben. Und das war der Wahnsinn. Beide. Ich fand Trujillo unfassbar natürlich überlegen. Also ich fand, vom Bowling kam viel zu wenig. Ja, aber es kam aber was. Also wenn du es mir sagst, glaube ich dir, weil ich persönlich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass da was kam. Ganz ehrlich. Ja, am Ende der ersten Runde, da ging dann aber der Stern klar runter von Roger Bowling. Aber in den ersten 3-4 Minuten, da war das ein Schlagabtausch. Also ich habe mir das so abgespeichert im Kopf, als wäre Trujillo praktisch, also so vom Gefühl, ein Main-Card-Fighter gewesen, der auf einen Facebook-Fighter getroffen ist. So, das war einfach der Unterschied an Geschwindigkeit und also der war einfach Bowling so überlegen. Also zeitweise wusste Bowling ja gar nicht mehr, wo er sich hindrehen muss. Nee, das ist wahr, ja. Also klar. Das war ja wirklich eine richtig beeindruckende Leistung von Trujillo. Und auch bei dem, auch Lightweight, bin ich gespannt, wohin die Reise geht. Ja. Also, hat mich wahnsinnig beeindruckt. Er hat gegen Nurmagomedov verloren, muss man dazu sagen. Kann man verlieren? Hat er sich auch so ein bisschen outwrestlen lassen? Ansonsten, ja, jetzt mein Bowling, ich habe das ja schon mal gesagt, das ist jetzt natürlich jetzt nicht die heißeste Competition so. Aber ich glaube, Trujillo kann jetzt dann doch mal gegen jemanden Bekannteren antreten und zeigen, ob es dann wirklich so abliefern kann. Also das ist Typ, bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit dem. Denn der hat auch den Look so, den kann ich mir richtig, weißt du, der könnte der dritte Bruder von diesen Breaking Bad Vögeln sein. Der hat diesen Look, wie diese zwei Superkiller da. Hm? Oh, Mann, das ist ein toller Mann. Das ist ein toller Mann. Hat auch MMA Radio sich tätowieren lassen da. Hast du gesehen? Ja, sehe ich. Ja, habe ich gesehen. Ja, Drecksau, du. So, und dann Türkei. 12 Punkte kann man fast schon sagen. Alptekin Oskilic besiegt Darren Uyenoyama via Decision. Ich sehe ja gerade via Split Decision. Also den würde ich gleich sofort wieder rausschmeißen, den Punktrichter, der 28-29 für Darren Uyenoyama gewertet hat. Guck dir mal die Control alleine an. Ja, Oskilic hat mich wirklich beeindruckt. Also ja, damit habe ich nicht gerechnet. Das war ein sehr gutes Debüt und ich habe mich gefreut, weil, wie gesagt, die Türken sind uns in der Hinsicht dann schon ein bisschen näher als so ein Kasper mit so einem Witznamen da. Das ist jetzt, mhm, muss ja mal irgendwann eine Wette verloren haben, oder? Dass er gesagt hat, du musst aber der UFC dann wie ein Trottel heißen. So. Mit deinem Xbox Live-Account-Namen musst du da antreten. Ja, genau. Man durfte noch die 18 hinten wegmachen. ja, aber der, was willst du dazu sagen? Ich freue mich für den Alptekin, dass er da gewonnen hat. Als nächstes, den Witz lasse ich jetzt. Was denn? Hä? Ja, weil der heißt ja Alptekin. Da könnte man natürlich jetzt. Denn ist Alptekin! Nee, da könnte man natürlich jetzt ein anderes Gebirge vor so einen Tekin setzen. Naja. Hm. Gut, insgesamt, schöne Sache. UFC on Fox 9. Harz meinst du, ne? Den Harz. Zum Beispiel den Harztekin. Harztekin. Ja. Oder den schwäbischen Alptekin. Könnte man ja auch mal. Ja. Schweizer Alptekin. Himalaya-Tekin. Ja, Mensch. The list goes on and on and on. On and on. Auf jeden Fall insgesamt eine schöne Sache, UFC und Fox 9. Aber für mich. Schöne Sache, ja. Ja, pass mal auf, das stand für mich so ein bisschen im Schatten von UFC 168. Irgendwie hat UFC 168 schon die ganze Zeit so rübergestrahlt und man dachte, ach, mach die Kacke jetzt hier fertig. Ich will nicht, dass der 28. kommt. Mach die Scheiße weg jetzt hier. So geht's mir. Ich brenne für UFC 168. Den einzigen Event in diesem Jahr, den ich nicht live gucken kann, nämlich erst am Montag. Ich kotze so ab. Es ist die geilste Show, die uns dieses Jahr erwarten wird. Es wird der Hammer werden. Anderson Silva gegen Chris Weidman. Alter, wenn die Lichter ausgehen und dieser Chris Weidman da schon im Oktagon, ne, da wird der als letztes kommen, okay, dann eben, wenn die Lichter wieder angehen und die ihren Scheiß da geschwafelt haben, die Bruce Buffers dieser Welt, und dann, ja, und dann tritt Anderson Silva Spider ein bisschen nach vorne. Und dann brennt da die Luft. Verstehst du? Wenn du Anderson Silva zu nahe kommst, der hat, im Endeffekt hat der ein Superkräfteschild um sich. Ja. Der fickt deinen Arsch. Hast du die Szene gesehen von dem Boxer, der den Typen von hinten gerammelt hat während dem Kampf? Nee. Er musste mal bei mir, ich hab's bei Twitter, hab ich's gepostet. Okay. Ich hab's retweetet. Irgend so ein Vogel hat's nämlich gepostet. Ich hab's retweetet. Müsst ihr mal gehen auf @RickyPalm. Da gab es nämlich genau die Szene, zwei Boxer im Ring, ich glaube sogar ein relativ hochklassiger, also nicht hochklassiger, sondern also praktisch, man versteht schon, was ich meine, Kampf. Und der eine Typ dreht in der Ringecke den anderen um und macht so Bumsbewegungen. Finde ich schon nicht schlecht. ja, also auf jeden Fall, wenn dann Anderson Silva da loslegt, da wird wirklich, du kannst, also das wird der Wahnsinn werden. Weil du bist einfach so gespannt, was passiert, wenn Anderson Silva mal wirklich das Gefühl hat, hier was beweisen zu müssen. Und was kann dieser Chris Weidman noch leisten? Du hast hier wirklich einen wahnsinnigen Main Event vor dir. Das ist wirklich... Du hast zwei wahnsinnige, also... Moment. Dazu komme ich noch. Wir werden wirklich unter Strom stehen. Wer macht die erste Aktion? Wie sieht das aus? Was kann man da hineininterpretieren? Wir werden einfach... Ich werde durchdrehen. Ich habe heute gelesen, an Weihnachten kriegen die meisten Leute einen Herzinfarkt oder mehr Leute als sonst. Ich krieg den am 30.12., denn da gucke ich das Event. Das wird der pure Wahnsinn werden. Und dann wird Anderson Silva unter Umständen sich den Titel zurückholen oder Chris Weidman beginnt vielleicht ein Legacy. Ja, mit dem, vielleicht wird das der nächste GSP. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Und dann, Chris, dann gibt's ein Pro-Main-Event. Rowdy versus Cupcake. Das ist, also Misha Tate ist ja eine Frau, die will man nicht schlagen. Aber wenn man jemanden mit Misha Tate im Octagon sehen will. Wenn sich zwei Frauen schlagen sollen, dann doch bitte mit Ronda Rousey. Ich habe noch nie gesehen, dass sich Frauen so hassen können. Jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Also allein das schon wieder. Ronda kommt zurück. Fast ein Jahr Pause. Wir haben fast ein Jahr alles richtig gemacht. Ja. Man hat Contender gebildet. Und jetzt hat diese Women's Bantamweight Women's Division auch irgendwie ein bisschen den Sinn. Und wenn Rousey Tate besiegt, dann gibt's auch gleich wieder Herausforderinnen und so weiter. Aber es besteht ja die Möglichkeit, dass Tate hier diesen Upset tatsächlich einfährt und Ronda Rousey besiegt. Stell dir das mal vor. Das wäre der Wahnsinn. Aber wir werden auch hier durchdrehen. Die beiden Mädels kommen zum Octagon und wir werden einfach schwitzen. Schwitzen werden wir da sitzen. Ja, das freue ich auch. Zweimal five rounds. Wird's das zweimal sehen. Five rounds, stimmt. Ja. Wird es aber nicht geben. Bei beiden nicht. Davor Josh Barnett gegen Travis. Wird es bei beiden aber nicht geben? Ja. Was sagst denn du? Ich glaube auch, dass ich glaube, dass nicht ein Kampf. Ja, ich glaube, dass nicht ein Kampf in der, bei der Maincard oder auf der Maincard über die volle Distanz geht. Alle fünf Kämpfe werden vorzeitig beendet werden. Josh Barnett gegen Travis Brown. Travis Brown, der dieses Kunststück, muss man ja sagen, geschafft hat, nach diesen unglaublichen Knien von Alistair Overeem zurückzukommen und diesen Frontkick zu zeigen und Overeem auszunocken. Josh Barnett irgendwie mit der zweiten Luft in seiner Karriere wird großartig zu sehen sein. Unter Umständen trifft der Nächste auf Fabricio Werdum. Vielleicht dann daraufhin dann der Sieger aus dem Kampf auf Cain Velasquez, wenn der zurückkommt. Also auch hier wieder viel für die Zukunft wird hier entschieden werden zwischen Josh Barnett und Travis. Ich glaube, bei diesem Event können wir doch in der Weihnachtsfeier drüber reden, oder? Ja, ich bin aber so, ich bin so. Ich merke das doch schon, aber deine Familie, die. Ja, ist doch, hast du schon recht, leck mich doch am Arsch. Also, am Montag ist die MMA Radio Weihnachtsfeier. Da treffen sich dann alle MMA-Angestellten zu einem ordentlichen Rudelbums. Und das Ganze wird heimlich mit der Rektalkamera mitgefilmt und mit der Anal-Mikrofonsonde wird das Ganze aufgenommen und euch dann vorgespielt. Ins Ohr gepupt. Das muss jetzt reichen an Sendung. Ja. Es muss reichen. Chris? Ricky, bist du noch da? Oh, hallo! Jetzt fängt die wieder an mit Saugen. Also, tschüss. Tschüss. Radio.